Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zum Stammtisch der spontanen Neujahrsfolge mit dem Kai. Servus. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die Caro. Hallo. Und ich bin der Jens und die Caro ist deswegen ein besonderer Gast, weil sie A, unsere erste Gästin ist, also die erste Frau, die am Stammtisch zugelassen ist. Ja. Ist eigentlich nicht zulässig, ja. Ja, doch. Nur an Männerstammtisch nicht, ja. Oder? Das ist keine Exklusivität hier. Nein, absolut nicht. Also war zumindest von mir nie so gedacht. Nein, Quatsch beiseite, ja. Und deswegen auch noch ein ganz besonderer Gast, weil sie würdig den Johannes vertreten wird, der auch vorab noch sein Okay gegeben hat. Hallo Johannes, falls du uns hörst, aber der hört uns, glaube ich, eh nicht. Nee. Ja. Wenn wir das aufs Auge drücken, dass er es hört, ja. Richtig, ja. Genau, wir haben uns hier zusammengefunden zu einer kleinen spontanen Aufnahme am Neujahrstag. Heute 1.1., der erste Tag des Jahres 2015. Wir haben gestern unsere Silvesterfeiern hinter uns gebracht, der Kai ein bisschen exzessiver als wir Jungeltern hier. Ja. Deshalb gibt es heute auch nur Radler. Genau, kein, der Kai trägt heute Radler mit Augustiner und was für einer Limo? Libella? Libella Limonade. Nicht zu verwechseln mit Rivella. Rivella war nochmal, das ist diese Kräuterlimonade, ja, oder? Genau. Ich habe das noch nie getrunken, ehrlich. Ich glaube aber, es schmeckt wie Almdudler. Ja, aber Almdudler mag ich ja auch nicht. Hm. Ja, nachdem ich in der letzten Folge noch postuliert habe, dass ich Radler eigentlich nur im Sommer trinke, widerlege ich das gerade in dem, aber ja, wie gesagt, war spontan. Auch noch kein Episodenbier. Es ging eigentlich, aber ja, kein Episodenbier, so ein richtiges. Das war jetzt zu spontan. Ja. Genau, und was man natürlich bei einer guten Neujahrsfolge auch aus anderen Gelegenheiten kennt, ist, wir haben uns mal vorgenommen, zusätzlich zu ein paar anderen Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, auch noch einen Jahresrückblick aufs letzte Jahr zu machen. Ja. Danke sehr, aufs letzte Jahr machen zu wollen. Und ich habe dafür mal den Wikipedia-Artikel fürs Jahr 2014 nachgeschlagen. Weil, also ich habe schon wieder ziemlich schnell vergessen, was eigentlich so alles passiert ist. Und der beginnt mit der Ukraine-Krise. Und das Interessante finde ich, dass das mal ein Thema ist, das irgendwie so relativ langanhaltend ist. Ja, das hat ja begonnen irgendwie, ich glaube, im März oder April. Ja. Da haben wir auch schon relativ früh, glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Ich meine, ja. Was mir jetzt wieder so in diesem Moment so durch den Kopf geht, ist eigentlich, dass das wieder mal, das ist irgendwie bei mir typisch, ich glaube aber so ein generelles Phänomen, dass ja irgendwie die Menschheit dann doch sich mit einem Thema bis zu einem gewissen Grad beschäftigen kann und dann ist das zwar irgendwie immer noch in den Nachrichten, aber es ist nicht mehr so, es beschäftigt dich nicht mehr. Du gewöhnst dich halt dran. Ja. Also ist ja das beste Beispiel ist halt immer irgendwie Krieg, ja. Irgendwie Krieg in Krisenländern oder sowas. Das ist dann erst die ersten Monate vielleicht noch, meistens ja nur Wochen, ist dann der Aufschrei noch groß und dann beschäftigt einen das persönlich irgendwie auch. Wir sprechen im Podcast drüber. Aber jetzt zum Beispiel die Ukraine-Krise oder Ukraine-Krise. Wenn du mich jetzt fragen würdest, jetzt spontan, ich habe mich nicht wirklich auf die Folge vorbereitet, was ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Ich könnte es dir nicht aus dem Bauch raus sagen. Ich habe so das letzte Mal einen Artikel. Wie aktueller Stand der Dinge? Ja, was da jetzt so gerade so in dem Land los ist. Ich habe jetzt nur irgendwie Nachrichten gesehen, ja, der Präsident war irgendwie bei den Truppen und aber so, ich keine Ahnung, ja, was, wie das da jetzt vonstatten geht, wie momentan das Verhältnis ist. Ja. Na, die Russen haben weiterhin unterstützen die offiziell hier diese Abspalter in der Separatisten, ja. Genau, die Separatisten auf der Krim-Halbinsel, die haben doch da ihr Referendum gehabt, ihre Wahlen. Ja, das ist aber auch schon ein paar schöne Monate wieder her. Zwei Monate, denke ich, ist das her, ja. Und das ukrainische Militär versucht das wieder für sich zurückzugewinnen, aber ja klar, du hast schon recht, ja. Das Interessante wäre eigentlich, ob man dieses Gewohnheitsphänomen auch hat, wenn man selber in diesen Krisen involviert ist. Nee, das glaube ich nicht, weil es dann dein Alltag jeden Tag irgendwie bist du konfrontiert damit. Doch schon so, dann kriegst du irgendwie neue Nachrichten mit und dann denkst du dir schon mal wieder für zumindest eine gewisse Zeit, krass, was da passiert oder sonst bist empört oder du siehst Bilder, die dich dann beschäftigen. Aber im Alltag hat das halt nicht viel dann irgendwie, spielt keine große Rolle für einen. Jetzt für uns, meinst du? Ja, für uns, klar. Weil der Abstand groß ist. Ich glaube aber auch, dass man in so Ausnahmesituationen, wenn die längere Zeit anhalten, ja, dass man da... Ja, klar, kommt da eine Normalität rein, ja. Ich habe, bestes Beispiel ist Süd- und Nordkorea. Ja, wenn du da, ich war ja viel damals in Seoul und wenn du dich dann mit den Leuten darüber unterhalten hast, ob das irgendwie da immer noch ein, also das ist ja immer noch eine tatsächliche Bedrohung und das war ja dann auch, wann war das, kurz nachdem der Kim Jong-il gestorben ist, war das ja nochmal, ging das ja nochmal relativ heiß her, in Anführungszeichen. Mhm. Aber du musst, denke ich, auch mit gewissen Dingen da dich einfach arrangieren, sonst wirst du ja auch verrückt im Kopf. Ja? Das heißt, du musst dann einfach sagen, okay, das ist jetzt halt so, ja, und muss sich damit irgendwie abfinden, in Anführungszeichen. Ja, und deshalb wird das natürlich Normalität, ja, und hat nicht mehr diesen Stellenwert. Mhm. Ja. Wobei das jetzt in Nord- und Südkorea natürlich eine andere Thematik ist, weil da ist zwar irgendwo eine Drohung, die im Raum steht, oder eine Gefahr, aber es ist ja jetzt kein, ist was anderes, wenn du jetzt in Syrien im Bürgerkrieg bist, wenn da jeden Tag beschossen wirst, dann ist das jeden Tag für dich ein Thema, egal wie lange du damit konfrontiert bist oder nicht, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube trotzdem, dass sozusagen diese Amplitude das Ausmaß der... Ja, der Schock ist weg. Ja. Ja, also ein Schock ist ja immer nur temporär, den kannst du nicht dauerhaft haben, ja. Ich glaube, das kommt total drauf an. Also wahrscheinlich ist es in Kiew den Leuten oder einem Teil der Leute egal oder beschäftigt sie nicht tagtäglich, was in der Ostukraine passiert, wenn du dort bist und dir täglich irgendwie das Militär über den Weg läuft oder du damit konfrontiert bist. Aber du musst doch trotzdem irgendwie noch Klopapier kaufen. Und ja, aber Mai, das musst du halt. Also, aber das stellst du doch auch nicht in Frage. Also darum geht's doch nicht. Sondern inwiefern beschäftigt dich das irgendwie in deinem Inneren? Mhm. Dass dein Alltag irgendwie funktionieren muss, das muss er auch in schlimmsten Zeiten des Krieges. Dass Kinder was zu essen brauchen und du irgendwie die Grundbedürfnisse stillst. Es wäre eigentlich mal interessant zu wissen, ich habe da leider sind meine Großväter beide schon sehr jung, also verstorben, als ich noch Kleinkind war, beziehungsweise bevor ich überhaupt geboren war. Und mit meiner Oma, die war auch noch relativ jung. Ich hätte gerne mal mit irgendwie den Großeltern mal so über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, wo dann wirklich irgendwie, wenn du da, wie das damals so war, weißt du, das ist ja auch so eine krasse Situation und die haben sich ja auch irgendwie arrangiert, wie die Caro schon sagt, da musst du dann einfach, musst du einfach dann dich mit arrangieren. Ja, obwohl, also ich finde es ja interessant, sich mit der Großelterngeneration darüber zu unterhalten und man kriegt bestimmt noch einige Einblicke, ja. Aber im Großen und Ganzen werden die dir alle erzählen, dass sie selber irgendwie eher Mitläufer waren, Außenstehende, dass alles irgendwie so, sie mitgerissen wurden. Also das ist so eine verklärte Vergangenheit auch. Ja, ja, aber ich meine jetzt gar nicht wegen der Schuldfrage. Das Interessante ist ja, ja, genau, aber die Schuldfrage hältst du nie raus. Wenn du als Enkelkind deine Großeltern fragst, was sie erlebt haben irgendwie während dem Nazi-Regime, dann werden die automatisch irgendwie die Schuldfrage thematisieren. Ich würde gar nicht, also ich weiß, als ich noch klein war, war ich oft in den Ferien bei meiner Oma. Und die hat mir dann schon so erzählt, wie das so damals war, als sie da zum, wie heißt das, BDM, Bund Deutscher Mädchen. Bund Deutscher Mädchen, ja. Wie sie dann an der Flak war und so, das fand ich schon immer faszinierend. Mhm. Und aber damals war ich zu klein noch, um das, also ich habe das einfach nur aufgenommen, habe da nicht wirklich... Für dich waren das damals halt Kriegsgeschichten. Richtig, ja, genau. Und nicht Nazi-Kriegsgeschichten. Ja. Nee, mir ging es jetzt auch mit dem, dass ich das jetzt eingeschmissen habe, ging es gar nicht darum, jetzt irgendwie Nazi oder sowas, sondern mir ging es darum, wie gehst du praktisch oder wie sind deine Großeltern mit so einer krassen Situation, so Weltkrieg, umgegangen? Alltag, ja, wie haben, genau. Mhm. Und jetzt mal losgelöst von dem, wer ist da schuld, war das jetzt Nazis, sondern einfach, wäre vielleicht auch interessant, mit einfach mal jemandem zu sprechen, der den Kosovo-Krieg mitgemacht hat oder so. Könnt ihr noch mal einen Papa anbieten? Für tatsächlich so Kriegszeit, Nachkriegszeit? Ja. Da kommt im zunehmenden Alter immer einiges mehr irgendwelche an Geschichten raus. Ja. Also von daher, ich glaube, dass... Mein Opa hat früher auch immer Geschichten vom Arbeitsdienst erzählt. Ja, also, und danach andere. Genau, früher vom Arbeitsdienst. Und als es dann sozusagen, als er älter wurde, hat er dann wirklich dann die harten Kriegsgeschichten ausgepackt. Tränen überströmt. Naja, ja, überströmt nicht, aber schon am Weinen, ja. Ja, ja. Also die Ukraine-Krise dauert an. Die dauert an. Und irgendwie, ich finde das interessant, weil hier die Frau Merkel, die hat ja... Hat es kommentiert in ihrer Neujahrsansprache. Genau. Hast du die Neujahrsansprache geschaut? Nee, ich habe sie nachgelesen. Okay. Auf der Süddeutschen kann man das einfach lesen. Das fand ich angenehmer. Und sie sagt ganz klar, dass Europa zusammenhalten muss gegen, auch unter diesen Umständen, gegen Russland, die versuchen dort dass ein demokratisches System, das sich versucht zu etablieren, nicht gewähren lassen. Ja, also die Russen verstoßen halt irgendwie gegen dieses, was Europa eigentlich versucht hat, seit dem Zweiten Weltkrieg zu etablieren, nämlich die Selbstbestimmungsrecht der Staaten. Ja, und da ist, glaube ich, ihre große Kritik da in dieser Neujahrsansprache. Ja, die Kritik fand ich relativ vehement, also von ihr. Ja, genau. Ja, und ich mir dachte, hat auch relativ viel Raum eingenommen in ihrer ganzen Ansprache. Wie lang war die Ansprache? Nicht lang. Also geschrieben, nicht lang. Alles gut angerissen. Manche Themen ein bisschen intensiver, manche meiner Meinung nach. Wahrscheinlich war erstmal zwei Minuten still auf die Raute ausgezeichnet. Also ich glaube, Fußball-WM hat ungefähr den gleichen Stellenwert gehabt wie die Ukraine-Krise in der Neujahrsansprache. Also von der Länge. Wo wir gleich beim nächsten Thema werden. Jawohl. Weltmeister. Jahresrückblick. Ich möchte noch was zur Ukraine-Krise sagen. Ja. Tut mir leid. Macht nichts. Aber ich habe ja in letzter Zeit immer mal wieder einen Podcast gehört, den ich hier empfehlen würde. Den Erscheinungsraum. Und in letzter Zeit heißt das vor allem der Erscheinungsraum Ost, wo es eher darum geht, was passiert in den osteuropäischen Staaten. Die Podcasterin Katrin Rönnecke unterhält sich da immer mit Osteuropa-Korrespondenten aus unterschiedlichen Ländern und erklärt so ein bisschen, wo sind die Länder, was passiert gerade in diesen Ländern, inwiefern besteht da auch eine Verbindung vielleicht zur jetzt bestehenden Ukraine-Krise. Und ich finde es total spannend, weil ich mich mit Osteuropa einfach zu wenig auskenne, wie ich merke. Also ich spreche da, weil wir Wessis sind. Ja, weil wir Wessis sind. Ich glaube, wenn wir in der DDR geboren wären. Ja, wenn wir da noch älter, groß geworden sagen, wären. Ja, weil wenn du da geboren wirst, mei. Ja. Meinst du nicht, dass man da... So nee. Also okay. Keinen einzigen Vorteil, den du vielleicht hattest, ist schon, dass du in der Schule noch Russisch gelernt hast oder sowas, ja, und dann deine Verbindung hast. Du wächst doch in einer ganz anderen Sozialisation auf, ja, wenn sozusagen die Generation, die dich erzieht und sozialisiert, selber diesen Ostblick hat. Also die haben ja von 55 bis 89 immer nach Osten geschaut. Ja. Obwohl, da war es die Sowjetunion. Ja? Und das Interessante sind ja tatsächlich, was jetzt in den 25 Jahren passiert, in welchen Ländern, welche Länder existieren dort, welche unabhängigen Regionen gibt es. Also ich habe jetzt von Transnistrien gelernt. Ein Großteil der Menschen wird nicht wissen, was Transnistrien ist. Ja? Und dass das ein Land ist. Nein, dass es eine Region von Moldawien ist, die sich unabhängig erklärt hat, seit 25 Jahren aber nicht anerkannt wird. Mhm. Ne? Also das sind schon so Sachen, wo ich mir denke, davon kriegt man hier auch wenig mit, weil natürlich sind auch unsere Medien eher nach Westen orientiert. Und das ist Ziel dieses Podcasts, das halt ein bisschen aufzuklären und deutlich zu machen, dass das gerade im Angesicht dieser Krise und Russland als plötzlich neue große Bedrohung ja irgendwie für die EU, dass das halt schon wichtig ist, dass man weiß, was da passiert. Mhm. Aber das heißt, das hatte ich jetzt dann, wir hatten ja kurz schon vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, das heißt, sie spricht nicht mit Locals, sondern sie spricht mit Korrespondenten der ARD oder. Nee, es sind also tatsächlich, es sind Journalisten, es sind deutsche Journalisten, die aber oft ursprünglich aus diesen Regionen sogar kommen. Ah, okay. Aber in Deutschland eigentlich leben und dann aber tatsächlich irgendwie die meisten haben drei Länder, von denen sie berichten. Und die kommen alle einer Gruppierung. Es gibt so einen Zusammenschluss von Journalisten, die eben extra über Osteuropa berichten, um aufklären zu wollen. Okay. Ja, wie gesagt, mir geht es da ähnlich. Ich habe auch im Vergleich mit zu unseren unmittelbaren Nachbarländern oder generell Westeuropa, wo man dann doch irgendwie, dadurch, dass das schon mal, in den meisten Ländern war man ja schon mal. Ja, und ich war jetzt... gerade dienstlich vor Weihnachten in Tschechien und in Polen und war da 3 Tage unterwegs und habe viel mit mit Kunden und mit Vertretung von uns gesprochen und so weiter. Es ist auf der einen Seite schon noch, wenn du wirklich so aufs Land rauskommst, schon extrem rückständig noch so, wenn du so die Gebäude und so weiter siehst. Das heißt, da kostet die halbe Bier noch 1,50 Euro oder wie? Ich habe in Prag haben wir, gut, aber Prag... Das Prag zählt nicht. Ja, Prag aber Prag war trotzdem war auch günstig. Ich glaube, da haben wir für die halbe Bier bezahlt, umgerechnet 1,80 Euro. Okay. Oder sowas. Und Prag ist ja schon teuer, ja. Ja. Und in Polen war gar nicht so billig. Da waren wir in Rybnik. Das ist so im Südwesten, so Grenze Tschechien. Ich glaube, da haben wir abends... Ich habe ein Steak gegessen und ein Bier getrunken oder zwei Bier getrunken und habe nachher 15 Euro bezahlt. Also ist schon billiger als Deutschland, aber fand ich, es war nicht günstiger als Prag. Ja. Hast du was Landestypisches gegessen vielleicht schon? Ja, naja, ich habe die Speisekarte mir da angeschaut. Also es war nicht Wurst essen im Pol. Ja, wir haben am nächsten Tag waren wir ein bisschen besser im Restaurant, da haben wir mittags Roulade gegessen. Das ist wie in Deutschland, habe ich da gegessen. So eine Roulade mit Klößen und Rotkraut, ja. Aber was ich damit sagen will, ich finde, man hat von den westeuropäischen Ländern, hat man für jedes Land ein relativ konkretes Bild vor Augen. Mhm. Also man weiß, Italien ist so, Spanien ist so, Frankreich ist so, also auch wenn das oft Klischees sind, aber Osteuropa ist für uns eine große Masse. Mhm. Das ist nicht so, du denkst nicht, du kannst nicht so differenzieren, wie wir könnten sofort mit 3-4 Stichworten den Unterschied zwischen Franzosen und Italienern sagen. Oder ja, aber zwischen einem Tschechen und Polen oder zwischen einem Polen und einem Ukrainer oder wie auch immer, das ist für uns, also zumindest für mich, weiß nicht, wie euch das da geht, ist das eher so eine große Masse eben, das war mal die Sowjetunion. Genau. Ja. Die haben ja auch so lange aus sich eine große Masse gemacht. Ja. Ja. Und tatsächlich, mir geht es glaube ich auch so ein bisschen so, mein Geschichtsunterricht hat halt auch irgendwann aufgehört, als noch nicht alle Länder irgendwie, die jetzt da sind, sich fertig etabliert hatten. Du meinst, weil du einfach schon so lange aus der Schule raus ja, bist, oder? Weil mein Geschichtsunterricht aufgehört hat. Ja, das ist halt der Punkt, ja. Und ich bin davon überzeugt, dass da auch die Unterschiede zwischen den Ländern, wie jetzt meinetwegen zwischen Tschechien und Polen oder Polen und Ukrainern wahrscheinlich genauso groß sind wie die zwischen Spanien und Italienern. Mhm. Ja, es wäre halt interessant mal zu wissen, wie ist die Wahrnehmung eines Polen? Ja, vielleicht unser für Alter. Für den ist alles westlich von genau. Berlin alles gleich. Ja, eben. Für den ist dann auch genauso wie für den sind dann Deutsche genauso wie Franzosen. Ja. Für mich sind Portugiesen auch das irgendwie das gleiche wie Spanier. Ja gut, das ist ja. Also ja, ich weiß nicht, ob das so parallel, also ob man das so gleichsetzen kann, weil ich glaube eigentlich, wenn du irgendwie naja, das ist immer die Frage, wenn du nach Westen orientiert bist, ja, und das sind die Länder an sich, und wenn du das als Person auch bist, dann besteht da noch ein größeres Interesse. Aber irgendwie wurde uns, oder bei uns ist es immer so, Deutschland ist extrem nach Westen orientiert, auch wir kennen uns nur aus mit amerikanischen Filmen und sonst was und haben halt einfach wenig Ahnung davon. Ja. Also. Ja, das kommt noch hinzu, dass wir ja irgendwie auch, was die ganzen Medien so betrifft, zumindest so Filme, Musik und so weiter, welchen internationalen Künstler, der in Landessprache singt, kennen wir denn aus Polen, ja? Nein. Aus Frankreich kennst du einen, aus Spanien kennst du einen, aus Italien kennst du mit Sicherheit Leute, ja? Also da hast du irgendwie, lernst du die noch mehr kennen, ja? Und dann schaust du den Eurovision Song Contest und bist überrascht, dass Aserbaidschan noch bei Eurovision Song Contest dabei ist. Da ist ja auch Russland dabei, ja. Das ist auch so die Frage. Eurovision, ja. Die Frage ist, wie weit geht Europa? Also ich finde, das ist tatsächlich auch so, die ersten Länder der EU kannte man und irgendwann kamen die Länder dazu, die man irgendwie, zu denen man wirklich dieses Bild nicht hat, wie du gemeint hast. Ja? Übrigens, heute ist Litauen dem Euro beigetreten. Ja. Jetzt die ersten litauischen Münzen. Gott, das ist ja der Untergang des Abendlandes. Ja. So weit ist es gekommen. Hm. Nee, aber ich denke, gerade auch aus politischer und wirtschaftlicher Sicht wird Osteuropa für uns immer wichtiger werden. Also ich sehe das wirklich bei uns im Arbeitsumfeld, dass für uns die osteuropäischen Märkte wichtiger werden, weil einfach auch Produktionskapazitäten und so weiter doch dann jetzt mehr wieder gen Osten verlagert werden, weil doch einfach da die Lohnkosten deutlich geringer sind. Und deshalb, das auch als Partner, ja, wird es immer wichtiger werden. Auch die Anzahl an Austauschstudenten, ich fand nicht bei uns in Nürnberg, war ein sehr, sehr großer Anteil an Studenten aus Polen, Tschechien und so weiter an der Universität. Also ich denke, das wird für uns, wird das sich gen Osten wenden, eigentlich ein ganz wichtiges Thema werden. Also ich kann das noch auch schon so ein bisschen. Früher war es China, heute ist es... Ich wollte es gerade sagen, das ist ja das Interessante, man, ich würde sagen, ich weiß mehr über China oder China, wie ihr sagt, ja, als über die Ukraine. Ja? Wie nennst du denn das eigentlich, das Tier mit diesem langen Hals und den Flecken? Langen Hals und die Giraffe? Giraffe? Ja. Mein Kollege sagt immer Giraffe. Die Giraffe? Macht mich so fertig. Welcher Kollege? Der Stefan. Der kommt aber auch aus Österreich. Ja, aber der lacht immer da über Leute, die China und Chemie sagen und dann sagt er aber Giraffe. Ich dachte gerade, das meint die Zebra und dann erst hat sie lange Hals gesagt, das ist so ein Fleck nicht so, oder? Was ist das denn jetzt? Ja, ja. Ja, aber es ist doch so, oder? Also man weiß gefühlt mehr über China als über... Du kannst gerne weiter China sagen. Das bei mir wandelt das immer so ein bisschen, ja. So. Ich finde, wenn du in München bist, darfst du China sein. Ja. Ja. Also ich kann das sagen, also nicht nur, also wirtschaftliche Gesichtspunkte sind mir ja fern, damit kenne ich mich einfach nicht aus, aber aus Forschung, also wenn man so ein bisschen über Familienforschung oder sowas geht, ist es auch total spannend, weil einfach die Sozialisation und gerade dieser Hintergrund aufgewachsen in der Sowjetunion, ja, und ein Gleichheitsgedanke und auch natürlich unterschiedliche Betreuungskonzepte für Kinder und sowas. Wie prägt es auch noch einfach eine Generation weiter, die nie dort aufgewachsen ist, aber mit den Folgen lebt und mit der Sozialisation der Eltern? Mein interessantestes Land, das ich immer gern untersuchen würde und als Vergleichsgruppe war, wäre Ungarn gewesen. Ja. Warum Ungarn? Ganz kurz, bevor wir dazu weiterreden. Dazu muss man noch erklären, du bist Wissenschaftlerin an der LMU, an einem Drittmittelprojekt. Genau, also wir haben ein Familienbeziehungspanel. Und habe aber davor viel Forschung zu jungen Erwachsenen in unterschiedlichen europäischen Städten gemacht. Wir hatten immer München, Mailand, Göteborg, Madrid. Wir haben in Portugal eine Kooperation. Und was uns immer gefehlt hat, fand ich, war was Osteuropa. In Osteuropa. Und warum jetzt Ungarn? Weil Ungarn eigentlich so ganz traditionelle Familienverbund hat, also was eigentlich so ähnlich wie in Italien läuft. Okay. Aufwachsen in Großfamilien, aber so eine ganz andere wirtschaftliche Situation. Mhm. Und das fände ich mal total spannend, um zu sehen, wie grenzt man das ab und wann geht es ineinander über, ja. Und diese Familienstruktur, die Wichtigkeit der Familie, ist das was Spezifisches für Ungarn? Ist das in Rumänien zum Beispiel nicht so? Oder? Ja, Ungarn ist da ziemlich bekannt dafür, also dass die tatsächlich von diesem Aufwachsen in Großfamilie und dieses lange Bleiben bei den Eltern ist in Ungarn noch viel krasser, als wir das von Italien kennen, ja. Oh, und in Spanien ist das ja auch relativ. Ja, aber lange. Auch im Vergleich zu Italien ist auch Spanien nichts. Okay, ja. Okay. Also irgendwie was da so dieses als selbstverständlich bis man verheiratet ist, bei der Mama wohnen. In der Familie der Eltern zu wohnen, ja. Also und dann gleichzeitig eigentlich mit so einer, natürlich auch im Umbruch, also wirtschaftlichen Umbruch, als wir das geplant haben, war 2004, das wäre immer, also da muss man auch berücksichtigen, dass in den letzten 10 Jahren irgendwie auch nochmal viel passiert ist und Wirtschaftskrisen und so weiter, die Sache eher nochmal zuspitzen. Aber dass es halt interessant ist, dass einerseits so sozialistische Gedanken auf so traditionelle Familiensysteme greifen. Ich meine, das führt jetzt ganz weit, ja? Da kann ich jetzt lang drüber reden. Aber was mir da sofort hat nichts mehr mit der Ukraine-Krise zu tun. Das ist nicht schlimm, abschweifen ist immer gut. Ja, ja. Ja. Aber was mir da jetzt gerade so einfällt, so ein typisches Thema, finde ich, was ja in der DDR anders geregelt wurde und was man dann heute auch, denke ich, in Ostdeutschland immer noch häufiger sieht, ist zum Beispiel das ganze Thema Kinderbetreuung und Frau geht früh wieder arbeiten, wenn ein Kind geboren wird. Also ich weiß nicht, da kennst du das jetzt besser aus, Caro, da musst du mich jetzt korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle, aber da war das in der DDR war das doch relativ gängig, dass die Frau eigentlich nach wenigen Monaten schon wieder berufstätig war. Ja, und oder? Total akzeptiert. Ja, genau. Also ich habe ja, ich bin neue Leserin des Missy Magazine. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Und da stand sehr interessant so ein Interview drin mit ostdeutschen Feministinnen, die halt so ein bisschen anprangern, dass nach der Wende irgendwie nichts Gutes an der DDR gelassen worden ist. Also wo bestimmt auch gute Konzepte da waren, gerade was Kinderbetreuung anbelangt hat, ja, und diese Selbstverständnis von Kinderbetreuung irgendwie aufrechterhalten worden. Und die Bundesregierung hat die Konzepte aus Frankreich sich angeschaut. Wie funktioniert da Kleinkindbetreuung? Ja? Ja. Dabei hatte man es eigentlich schon. Obwohl es eigentlich schon in einem Teil des Landes da gewesen wäre. Ja? Ja. Und es ist ja auch heutzutage so, dass dort viel mehr Kinder selbstverständlich früher irgendwie in der Krippe sind. Ja, ja? Ja. Was bei uns und ja, in katholischen Landstrichen so als, genau. Ist es ja noch viel krasser. Ja. Ja. Und dann nicht gibst so als Rabenmutter so angesehen wirst, ja, wenn dann frühzeitig das Kind in die Krippe geht. Ja, ja, also. Osteuropa bleibt und wird noch wichtiger. Ja. Jetzt dürft ihr über die Fußball-WM reden. Ja gut. Also, jawohl, wir sind Weltmeister. Genau. Wir waren Papst und sind jetzt auch noch Weltmeister. Richtig, genau. Ja, was, ich will jetzt gar nicht groß über die Welt-WM ausschweifen, aber gefühlt, ich habe das so im Kopf, habe ich jetzt eben drüber nachgedacht, Vergleich 2006 gegen 2014. Und ich fand die Euphoriewelle, die irgendwie nach 2006 noch angehalten hat, fand ich viel einprägsamer. Mhm. Oder es für mich war das viel intensiver als jetzt der Weltmeistertitel. Ja, weil es halt einfach so weit weg war. Ne? Ja, also natürlich war das Thema des Jahres mit Sicherheit für Deutschland, die Weltmeisterschaft und der Titel und ja, schon, oder Caro, du guckst so. Ich glaube, da scheiden sich jetzt die Geister, was für einen wichtig ist. Ich schaue ja noch schon 2 Jahre Fußball. Nicht für mich persönlich, sondern ich sage halt einfach, dass das wahrscheinlich das Thema ist, was alle in Deutschland am meisten beschäftigt. Oder was jeden in Deutschland beschäftigt hat. Oder wo der, sag ich mal, ja, halt der was diese, mit anfangen konnte. Für diese 5 Wochen halt irgendwie, ja. Und genau wie du gerade sagtest, irgendwie ist diese Euphoriewelle dann aber auch schnell abgeschwappt. Ja. Abgeebbt, ja. Das ist das Wort, was ich suchte. Ja. Und wenn ich mich an die WM erinnere, das ging ja auch relativ easy los. Ja, es war ja, oder? Nicht so, dass hier irgendwie Anpfiff Eröffnungsspiel war und die Leute irgendwie nichts mehr anderes gemacht haben, als sich da total reingesteigert haben, ja. Ja, wie es irgendwie 2006 und vielleicht auch 2010 nochmal war. Ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen... Ja, wenn ihr für mich ist das Beispiel, es kam ja jetzt irgendwie vor ein paar Wochen doch nochmal irgendwie ein Film, die Mannschaft oder sowas ins Kino. Also allein die Tatsache, dass ich nicht genau weiß, der sich für Kino interessiert, dass ich nicht mal genau weiß, wie der Film heißt, zeigt mir eigentlich, dass das nicht den Stellenwert hatte. Wie 2006 ein Sommermärchen. Wo da jeder nochmal gesagt hat, boah, geil und jawohl, den gucken wir uns jetzt an. Und wo da ich dann noch im Winter auch noch die Euphorie da war. Und jetzt ist so, vielleicht ist es auch so ein Gewöhnungsding. Vielleicht wird es Zeit, dass es einfach mal kein Erfolg ist. Es findet nicht im Land statt. Vielleicht ist auch einfach dieses Fußballding so zum allgemeinen existierenden Hintergrundrauschen geworden. Nee, ich glaube, es ist genau das Beispiel, wie wir jetzt ursprünglich jetzt am Anfang gesagt hatten. Die Fußball-WM in Deutschland hat uns unmittelbar in unserem Alltag betroffen und du warst dem ausgesetzt. Mhm. Und den Weltmeistertitel jetzt, das war etwas, was in einem anderen Land stattgefunden hat. Da hast du dich zwar mit beschäftigt, aber es war nicht dann, guck mal, wir haben in Nürnberg gewohnt zu der Zeit, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war. Dann haben wir uns gefreut, dass Brasilien in Nürnberg gespielt. Ja, so, also das heißt, wir waren da jeden Tag, wenn wir zur Uni gelaufen sind oder sind in die Stadt gegangen, dann war da immer Public Viewing und so weiter. Das war halt viel, viel intensiver, das Ganze. Mhm. Also ich glaube, das ist das genauso wie, wenn du in der Krise selbst drin bist, in einem Krisenland, ist es was anderes, als wenn du nur eine Nachricht darüber berichtet bekommst. Und genau das Gleiche ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn die halt in deinem Land stattfindet und du, wenn die eigene Mannschaft dann nicht Weltmeister wird, ist das trotzdem intensiver, als wenn du irgendwie im Fernsehen halt über Brasilien schaust. Ja. Ja, das eine ist doch eher ein Wir-Gefühl, weil du das tatsächlich in deinem Land erlebst und das andere sind halt 11 Hansel aus deinem Land, die da was Gutes geleistet haben, sicherlich, ja, aber... Du meinst, wenn wir jetzt übermorgen zur Vierschanzentournee, zum Dreikönigsspringen, na, das ist ja nicht übermorgen, sondern in 4 Tagen, zum Dreikönigsspringen nach Innsbruck. Ist das immer in Innsbruck? Das fragt mich also es kommt noch Bischofshofen und Innsbruck. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen. Bischofshofen. Ja. Ich glaube, Bischofshofen ist immer das Dreikönigsspringen. Mhm. Fahren würden, dann würdest du noch mehr hinter den österreichischen Adlern stehen, ja? Das ist ja mein subjektives. ich schaue, Skispringen schaue ich regelmäßiger als Fußball, ja. Also, echt? Hast du da? Ich bin U-Boot-Fußballschauer. Ich schaue nur zu WM und vielleicht auch mal zu EM-Fußball. Dann zwar mit einer gewissen Faszination. Aber ich bin froh, dass ich nicht häufiger Fußball schaue. Und warum Skispringen? Ich stehe auf Skispringen. Ich fand Skispringen schon immer gut und mein Bruder hat mal eine Dokumentation über die österreichische Skisprungmannschaft gemacht. Ah, stimmt, genau, stimmt. Seitdem bin ich großer, genau, die Überflieger, die Kunst des Skisprings. Seitdem bin ich großer Fan von den österreichischen Skispringern. Darf ich mir nicht so laut sagen. Okay. Ich ärgere mich total, wenn ich Süddeutsche online lese und will wissen, wie das Ergebnis war der Qualifikation. Und dann redet berichten man die mir nur Severin über die Deutschen. Freund. Und ich denke mir, aber das wo waren die Österreicher? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also mit Skispringen, generell mit Wintersport, kann ich ja sehr, sehr wenig nur anfangen. Ich kann eigentlich mit Sport grundsätzlich nicht viel anfangen, außer mit Skispringen. Also wir und haben die Emilia ja, schaut jetzt auch schon mit mir Skispringen. Wir haben ja als, wann war das, Samstag oder Sonntag, als hier das Skispringen war? Ausgefallen ist. Sonntag, glaube ich. Wegen dem Schneesturm. Wegen Schneesturm. Genau. Lief ja vorher Sportschau und nochmal so eben so ein WM-Rückblick. Mhm. Da hatte ich schon ein bisschen Pipi in den Augen beim Siegtor von Mario Götze. Von Mario Götze, ja. Ist dir das nicht war schon geil. Ich total gerührt neben dir saß. Ich weiß nicht einmal mehr, dass deine Sport schon WM-Rückblick lief, wenn ich ehrlich vielleicht bin. Vielleicht hast du einen Sekundenschlaf gehabt. Nee, ich habe gedacht, was scheiße, warum zeigen die jetzt keinen Skispringen? Nee, das war kurz davor, vielleicht warst du da gerade noch unterwegs. Ja. Nee, also war schon geil der Titel, ja. Und Zeitwurz. Mhm. Ja, sie haben es mal verdient. Ich finde ich find immer wieder beeindruckend, wie intelligent dieser Philipp Lahm ist. Wie abgeklärt und wie abgezockt. Woran machst du das fest? Ja, dass der halt einfach auf dem Höhepunkt seiner Karriere sagt, danke, das war's. Ja. Tschüss, deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich finde das so eine unglaublich krasse Entscheidung von dem. Also so gut irgendwie, ja, so sehr, aus dem sehr, Bilderbuch. Ja, sehr überlegt. Und so hat er seine ganze Karriere aufgezogen. Aber hast du den Eindruck, so wenn du dann Interviews mit ihm siehst, dass er so ein mega intelligenter Typ ist? Nee, das bin ich jetzt nicht, ja. Nee, ich habe das Gefühl, dass der von vorne bis hinten von Beratern umschwänzelt wird und so gecoacht ist, das weiß ich dass gar aus dem nicht. Kein unbedachtes Wort rauskommt. Nee, den Eindruck habe ich jetzt gar nicht. Für mich ist der ist halt sehr, sehr überlegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass der so mega intelligent ist, aber der ist, der hat einen Plan und der ist sehr, sehr überlegt und weiß genau, was er will. Ja. Mhm. Ja. Aber mir ist der Thomas Müller trotzdem sympathischer. Ja, klar ist der sympathischer. Was ist denn unser nächster Punkt auf dem Jahresrückblick-Agenda? Ebola. Ist irgendwie auch tot. Oh mein Gott. Habt ihr nochmal was gehört? Eine schottische Ärztin, Krankenschwester irgendwie ist jetzt erkrankt, aber isst wohl und spricht. Ja. Ja, aber das ist auch wieder so ein Paradebeispiel, ja. Das, wo du im ersten Moment, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da auch noch nicht mal schockiert irgendwie. Also, dass mich das jetzt irgendwie erschüttert hat, das ganze Thema Ebola, kann ich gar nicht sagen, dass mich das irgendwie groß beschäftigt hat. Ich finde es halt krass, also einfach, wie schnell sich das sowas ausbreiten kann, ja. Auch einfach dadurch, dass die Bevölkerung wenig informiert ist, was es ist für eine Krankheit, durch welche Formen kann es übertragen werden. Ich finde es wahnsinnig toll, dass es so viele Leute gibt, die dort runter die das freiwillig machen, als ja. medizinisches Personal, ja, und dort helfen. Das finde ich auch eine der wichtigsten eines der bemerkenswertesten Organisationen, die ich finde, man unterstützen sollte, Ärzte ohne Grenzen. Das finde ich eigentlich eine super Organisation, ja. Also wenn du dir überlegst, also was für ein Risiko die einfach eingehen, ja? Ja. Und das sieht man ja, dass es viele sind, die irgendwie aus USA, aus Europa dorthin fahren, helfen, die zu bekommen und erkranken. Ja. Natürlich haben die eine bessere Ausgangsposition, weil sie eine andere stark Versorgung sind bekommen, und eine andere medizinische Versorgung haben und nicht unterernährt sind und alles Mögliche. Aber das finde ich echt, also dass man so aufopferungsvoll ist, ja. Also, dass man bereit ist, sein Leben für andere zu geben, die in keiner Weise irgendwie zu einem selber eine persönliche Beziehung haben. Das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied. Denkst du, dass das... Ich glaube nicht, dass das Mindset so krass ist. sein Leben für den anderen geben. Na, aber also bereit sein, ein großes Risiko einzugehen. Das würde ich ja, auf jeden Fall sagen. Ich glaube prinzipiell, das hoffe ich zumindest, aber ich glaube, dass ich hoffe, dass die meisten Ärzte ja von vornherein vom Charakter her so sind, dass sie sagen, okay, ich will Menschen helfen, deshalb ergreife ich diesen Beruf. Wenn ich jetzt nicht gerade Schönheitschirurg werde oder sowas, ja? Ja. Oder Zahnarzt, ja. Ja, aber dann, weißt du, du kannst auch aus einer relativ sicheren Position in Deutschland Leuten helfen, was wahnsinnig wichtig ist und so, aber dieser Schritt, ich gehe in ein Entwicklungsland und helfe dort beim Ausbruch einer Seuche, finde ich, ist schon noch... Ja, ja, klar, natürlich, das ist objektiv gesehen, prinzipiell als Arzt bist du schon sowieso vielleicht eher bereit, was für andere Menschen zu tun, als vielleicht als Investmentbanker. Ja. Ich glaube... Oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer so eine Unterstellung, weil ja deren Job beinhaltet. Aber du ergreifst doch irgendwie einen Job, weil du daran Interesse dran hast. Ja, also aber vielleicht ist es auch wirklich ein wissenschaftliches, medizinisches Interesse. Also ich denke, ich würde jetzt schon sagen, es gibt einige Ärzte, denen ist der Mensch an sich wurscht. Das ist ein Körper, der funktioniert in einer bestimmten Art und Weise. Und da kann man irgendwelche... Das ist halt Problem, was es zu lösen da gibt. Ja, ob du jetzt Mechaniker Dinge, bist oder Chirurg. Ja, mag auch. Also ich will das unterreden. Ja. Also ich würde auch von den Ärzten, ich würde sagen, bei anderen medizinischen Personal, Krankenschwestern und sowas, die müssen mehr an den Menschen selber interessiert sein, weil der Chirurg sieht im Idealfall den Patienten betäubt und kann nicht sprechen. Ich finde auch... Wenn du das siehst, das fand ich auch eine ganz beeindruckende Reportage. Da haben die eine Reportage gemacht über die USA, wo ja, als da Obama dieses Obamacare-Thema so angeschoben hatte in den USA und das in der Presse darüber berichtet wurde, haben die dann auch gezeigt, wie dann Ärzte dann in Turnhallen und so weiter in ihrer Freizeit praktisch dann da sagen, okay, einmal im Monat oder sowas können wir hier umsonst Leute behandeln, wo die Leute dann in den USA dann nachts um 2 Uhr schon angestanden haben, um dann irgendwie um 6 Uhr da eingelassen zu werden. Und das finde ich auch schon eine Riesenleistung. Ja. Aber klar, in ein anderes Land zu gehen und sagen, hier, ich habe hier ein Risiko, mich zu infizieren, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube trotzdem, also alles, was über den normalen Job machen hinausgeht. Und der normale Job ist halt deine Krankenhausschichten oder sonst was machen, ja. Aber wenn du dann bereit bist, nebenbei noch hier in München auch in der Flüchtlingsunterkunft als Kinderarzt einmal die Woche aufzutauchen, und da zu sein, das sind die Sachen, die wirklich beeindruckend sind, ja. Dass du so viel Zeit und Energie und auch Geld praktisch, die du ja anderweitig irgendwie auch verwenden könntest, da reinsteckst in eine Sache. Dann, glaube ich, auch sieht man schon, dass die Menschen dir wichtig sind, ja. Und die Gesundheit der Menschen. Und versuchen, dass es denen besser geht. Ja, ich habe heute Mittag mit einer guten Freundin von mir beim Mittagessen auch, und da kommen wir gerade zu einem anderen großen Thema diesen Jahres, Flüchtlingspolitik gesprochen. Mhm. Und sie war jetzt bei einer Informationsveranstaltung von einem neu gegründeten Verein hier in München. Ich kriege den Namen nicht hin. Ich versuche es rauszufinden, dann können wir den Link vielleicht in die Shownotes machen. Der ist wohl im August gegründet worden. Und da geht es darum, dass man Patenschaften übernimmt für Flüchtlingskinder, also Jugendliche. Mhm. Ja, weil, ich sag mal, Kleinkinder, die reisen ja meistens mit einer Familie an. Aber da geht es um Flüchtlingsteenager, die wirklich komplett allein ankommen. Also die sind dann irgendwann irgendwas zwischen 12 und 18 Jahren alt. Und da interessiert sie sich für und will da wahrscheinlich so eine Patenschaft übernehmen. Da habe ich auch gesagt, hier, Respekt, dass du sowas machst. Ja, die hat auch einen relativ stressigen Job, ja, aber sie sagt, ist das wichtig? So, sie will irgendwie was machen, wo sie sagt, hier, da tue ich nicht nur irgendwie Zahlen zusammenrechnen und machen und tun, sondern ich versuche mich da, ich suche irgendwie was mir wichtig ist, das will ich unterstützen, ja. Und ich habe auch gesagt, ey, Respekt, das finde ich echt toll, dass du das machst, ja. Mhm. Wir waren ja auf dieser Anti-Pegida Demonstration hier in München. Wie hieß die nochmal genau? Platz da, genau, so richtig. Mhm. Platz da. Im Grunde genommen ist da genau dieser Grund, diese positive Grundeinstellung ist da so thematisiert worden, ja. Es ging einfach viel darum, dass so viele auch helfen, ja? Dass das eigentlich ganz gut alles funktioniert, ja. Also, dass die Hilfsbereitschaft der Münchner, explizit, weil es natürlich in München war, ja, sehr groß war und dass es nicht dass halt viele Leute bereit sind, nicht nur irgendwelche Klamotten zu spenden, sondern auch sich hinzustellen und die sortieren und sowas, ja. Was halt sonst auch schwierig wird. Weil das sind die normalen irgendwie Mitarbeiter von Roten Kreuz, von Innere Mission oder so, das nicht leisten können. Ich finde das schon interessant, weil das ja halt auch wirklich diese Alltagstätigkeiten sind, ja, die einfach gemacht werden müssen. So. Und wir haben ja in der letzten Folge sehr drüber geschimpft, irgendwie, in der vorletzten Folge war das, glaube ich, schon, dass das irgendwie in München alles total drunter und drüber geht und dass da irgendwie nicht wirklich humane Zustände herrschen in den Flüchtlingsauffangstationen. Ja, in der Bundeswehrkaserne. Ja. Genau. Und das ist sicherlich ein Versäumnis der Politik, aber es gibt offensichtlich dann doch einen Haufen an privat sich dafür einsetzenden Menschen, die das Ehrenamt versuchen, machen, ne? Das ehrenamtlich da irgendwie die Not zu lindern. Und das war da eben bei dieser Demo großes Thema, ne? Und das war auch echt beeindruckend, wie viele Leute da waren. Ja, das wäre jetzt mal, könnt ihr so ein bisschen mal ein paar Worten erklären, wie die Demo ablief? Also war das einfach, gab es da Sprecher, die da irgendwie was gesagt haben? Also man muss sagen, organisiert war das ja alles eigentlich von einer privaten Initiative, das ist so eine Gruppierung. Bellevue di Monaco. Genau, die sich für ein Flüchtlingshotel einsetzt. Und zwar in der Müllerstraße, also in der wohl momentan noch begehrtesten Lage Münchens, mitten im Glockenbachviertel, gibt es zwei Häuser, die praktisch dafür genutzt werden könnten, dass es ein Flüchtlingshotel wird oder gentrifiziert werden, ja, und teuer verkauft. Und die Gruppierung, das sind auch einige, die sich schon für mehrere abbruchreifen Häuser eigentlich. Und Goldgrund. Genau. Goldgrund, die auch Goldgrundimmobilien mitgemacht haben. Also das ist so eine Gruppierung um Till Hoffmann, der hat hier einige Kneipen in Schwabing, dem gehört Kabarett im Schwabing und so. Und der ist sehr engagiert in diesem Bereich, dass er sagt, also dass bestimmte Locations einfach dafür genutzt werden sollten, dass das sozialen Zwecken zugutekommt. Und gerade so Häuser, die wirklich mittendrin sind. Warum soll man denn die Flüchtlinge oder viele Flüchtlinge irgendwie an den Stadtrand bringen, sondern die gehören mitten rein in die Gesellschaft. Ja. Und die gehören zusammen mit Reichen und Armen und Alleinerziehenden und Studenten. Ja. Und es gibt so ein Projekt in Augsburg, wo es so ein Flüchtlingshotel gibt, das wohl sehr positiv aufgenommen wird. Und so, das ist so der Hintergrund, dass es sowas eben auch in München gibt. Und die haben es geschafft, innerhalb von einer Woche diese Demo zu organisieren. Schwierig war wohl noch, dass auch vor so vielen Plätzen Christkindlmärkte in München waren. So, dass sie ursprünglich, sie haben wohl erstmal nur für 500 Leute angefragt, aber den Platz vor der Oper zugewiesen bekommen haben. Und letztendlich, also die Zahlen gehen natürlich stark auseinander. Die Polizei spricht von 12.000 Demonstranten, die da waren. Die Veranstalter von 25.000. Okay. Also das Schwierige ist wohl auch, dass man nicht Erfahrung hat mit diesem Platz, wie viel der fasst, genau. Weil das die Schätzung schwierig war. Genau. Also ich denke, ich glaube, so große Menschenmassen schätzen, das ist eigentlich, da brauchst du eine Menge an Erfahrung und Gefühl und. Würde ich auch eher der Polizei glauben, der Zahl wahrscheinlich, oder? Ja, also ich denke, es liegt eher an den 12 als an den 25.000. Ja. Ich halte aber für 12.000 für sehr konservativ geschätzt. Ja, ich würde auch sagen. Also gefühlt waren da. Ich würde sagen, 15.000 Leute waren da. Und es war eine tolle Mischung. Und das Coole war, also was ich halt toll finde, ist schon an dieser Zahl auch. Ja, im Grunde genommen ist ja erstmal die Zahl wurscht, ja, ob da jetzt 8.000 Hansel stehen oder 18.000. Aber das Coole finde ich halt, dass es halt genau sozusagen die Zahl war, die halt die Pegida-Leute in Dresden halt in der Woche mobilisiert hat. Ja. Das fand ich schon gut, sodass man halt einfach gezeigt hat, okay, ihr seid da irgendwie die Leute, die sich offensichtlich von Angst und Dummheit leiten lassen und wir sind aber mindestens genauso viele, die für das Gegenteil stehen. Für das Gegenteil stehen. Also ja, ich fand beeindruckend diese Mischung an Leuten. Es waren viele mit Kindern da. Ja. Ja, es waren viele ältere Leute da. Also das fand ich echt beeindruckend. Und auch tatsächlich, ich meine, es war natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen als Spektakel aufgezogen. Also es haben irgendwie einige Bands gespielt, die man kannte. Mit denen wurde auch angekündigt, die Demo. Also Konstantin Wecker war angekündigt, The No Twist war angekündigt. Ja. Letztendlich haben da auch die Sporties gespielt. Ja, die Sporties waren auch da, ja. Okay. Das hat vor der Oper ja stattgefunden und also das hat mich so beeindruckt. Da kamen halt Musiker der Oper und der Philharmonie, haben zusammen Freude schöner Gott der Funken gespielt, okay, auf den Stufen. Das fand ich total schön. Das Residenztheater hat einen großen Plakat drunter gerollt, da stand Regida drauf. Und zwar das Residenztheater gegen die Idiotisierung des Abendlandes. Ja, also und als Sprecher waren, also ich krieg glaube ich nur noch 4 zusammen, musste mal überlegen. Also Dieter Reiter hat gesprochen, der Oberbürgermeister. Und das einigermaßen, also fand ich ganz okay. Ja. Wie lang ging die Veranstaltung denn im Sommer? Ich glaube drei Stunden insgesamt. Ne? Okay. Wir waren allerdings so andere Stunden da. Das ist aber nicht schlimm. Ich fand's schlimm. Ich wäre geblieben. Die Caro ist so eine. Sheldon Cooper hat auch diese Krankheit. Ja. Ich muss Sachen zu Ende bringen. Ja. Aber es ist also tatsächlich, wir hatten Penny. Penny. Wir hatten Babysitter für unsere Tochter und okay, also dementsprechend mussten wir auch irgendwann gehen. Du wärst gerne auch geblieben, ja. Ja, also ich stehe auch gerne für solche Sachen ein, ja. Ja, ja. Also das hat meine innerste Überzeugung getroffen, dass man da nicht zu Hause sitzen bleiben darf, wenn irgendwelche Idioten in Deutschland meinen, auf die Straße gehen zu müssen und so einen Scheiß zu verkünden. Das empört mich so. Also ich bin da ganz schnell empört und denke mir, da muss man was dagegen setzen. Ja, ja. Also von den Sprechern her nochmal ganz kurz, es war noch ein Vertreter der katholischen Kirche da, ein bekannter Pfarrer Münchens, eine der evangelischen Kirche und dann, was ich richtig toll fand, da kenne ich leider aber den korrekten Begriff nicht, ja. Der Vorsitzende der islamischen Gemeinde Münchens, keine Ahnung. So, der hat der gesprochen. Der Imam oder? Nee, ich glaube, das sind eher so Interessensvertreter. Ja, ja, also nicht, ja, also nicht, das, ist, nicht das Glaubensoberhaupt in Anführungszeichen. Genau, sondern mehr so, weißt du, der Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Juden. Juden, ja. Ja. Ja, der, ja, ja. Der ist ja auch nicht der Oberrabbiner. Nee. Okay. Aber das war tatsächlich so. Warum fandst du denn das beeindruckend? Ja, irgendwie konnte ich da jedem Satz, den er gesagt hat, zustimmen. Ja. Also Grundtenor war alles ausgearbeitet, schon, die also Rede. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war, kam von mehreren Sprechern auch. Dieses, die Flüchtlinge sind halt, also ein bisschen auch so diese, jeder ist irgendwo Flüchtling, ja, oder jeder ist irgendwo fremd, ja. Und dieses, nehmt die Leute auf und was, der hat Vergleiche gezogen, der hat auch gesagt, natürlich sind die Menschen verunsichert. Irgendwie, man kriegt von hier irgendwie Nachrichten aus Syrien, aus Libanon. Man kriegt so viel mit, was Schlimmes passiert von Leuten, die den Islam nach oben halten. Ja, also wie wir auch vielleicht später nochmal kurz drauf gehen. Also der islamische Staat als Gruppierung, wie schrecklich das ist, was es für Gräueltaten gibt. Und das kommt viel in den Medien vor. Und dass es die Leute verunsichert, ja, kann man irgendwie vielleicht nachvollziehen. Aber was daraus gemacht wird und dass da alle Leute über einen Kamm geschert werden und so, ja, dass das halt einfach das Grundproblem ist. Ich wollte gerade sagen, das Thema ist ja, wenn wir jetzt über IS oder ISIS sprechen, wer sind denn da die Leidtragenden eigentlich? Das sind ja auch andere Muslime, ja? Ja. Das ist ja das Perfide. Also eigentlich, klar, das, was hier in den europäischen Medien ankommt, sind natürlich irgendwelche Enthauptungen von europäischen Journalisten oder von amerikanischen Journalisten, aber die wirklich Leidtragenden, das sind die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern, die dann irgendwie Sunniten sind oder, ich weiß jetzt gar nicht, sind Schiiten und ich will jetzt nichts Falsches sagen, also eine von den beiden Gruppierungen und dann eben da die ihre Glaubensbrüder eigentlich abschlachten, ja, das ist ja eigentlich das Perfide, ja, und dass dann diese Deppen von Pegida sich da hinstellen und das dann praktisch als Vorwand nutzen, um zu sagen, ja, und überhaupt die Islamisierung Deutschlands und bla bla bla, also das ist eigentlich schon... Also schon allein dieser Titel, ja, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe dazu einen Artikel bei Science Logs gelesen, mit welchen Tricks gezielt Ängste von der Pegida-Bewegung geschürt werden. Mhm. Die würde ich ganz kurz durchgehen. Erste Behauptung, die Muslime werden in Deutschland bald die Mehrheit stellen. Und zwar im Sinne von, die Moslems, die kriegen einfach mehr Kinder. Das kann man sehr schnell widerlegen. Und zwar ist es gar nicht, die Anzahl der Kinder, die man bekommt, korreliert nicht mit dem, mit dem Glaubensbekenntnis, sondern eher mit der Tiefe des Glaubens. Also wie häufig man seinen Glauben tatsächlich ausübt. Hab neulich eine schöne Doku angeschaut. Glaube, Liebe, Sexualität. Lief, glaube ich, auf 1 Festival. Sehr interessant. Ja, so beispielsweise 4 Weltreligionen. Gibt es hier einen interessanten vom World Value Survey, einen interessanten Chart in dem Blogartikel. Menschen, die weltweit öfter als einmal pro Woche ihre Religion ausüben, bekommen im Schnitt 2,5 Kinder. Also ausüben heißt einen Gottesdienst besuchen. Richtig. Und Menschen, die nie, naja, Gottesdienst besuchen halt, was schon, und das entsprechende... Ja, ja, das Pendant dann, Pendant dann im Moschee. Islam, ja, oder ja, im Judentum. Ja. Und Menschen, die nie ihre Religion ausüben, bekommen nur 1,67 Kinder im Schnitt. Mhm. So, zweite Behauptung. Wegen der Muslime werden schon Weihnachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt. Ja? Fehlmeldungen. Gezielte Fehlmeldungen der Bild-Zeitung. Mhm. Ja, wobei das ja, also selbst wenn das der Fall wäre, gut, ich finde das in den USA ist das zum Beispiel ein bisschen übertrieben, die sprechen ja nur noch von den Holidays, nicht mehr von Christmas, ja, das ist immer Holiday-Season und weil dann auch Happy Hanukkah und hast du nicht gesehen dabei ist. Ich sage auch, also Weihnachten ist Weihnachten, das ist auch hier Tradition, da sage ich auch, ja, das, warum sollte man das ändern? Aber das wird ja auch gar nicht gemacht, das ist ja wirklich nur das Bullshit, was die da erzählen. Mhm. Ja. Im Wintermarkt wird es genannt, damit man einen großen Schneeberg aufschütten kann, wo Leute dann irgendwie rodeln gehen können, wahrscheinlich. Ja. Eine Legitimation für Schneekanonen. Soll man doch auch so nennen. Soll doch jeder machen, wie er will. Genau. Ja. Muslime fordern das Singen muslimischer Lieder in Kirchen. Auch das eine Falschmeldung der Bild-Zeitung. Was? Ja. Ja. Es hat die Bild am Sonntag mitgetitelt. Ja, mehr habe ich jetzt nicht. Es waren nur 3 Punkte. Aber du hattest noch was, Caro, gell? Ich habe neulich auf Facebook wurde mir ein Test nahegebracht, der darum geht, ob man bestimmte Aussagen der richtigen Gruppierung zuordnen kann. Und zwar gibt es 4 Gruppierungen, die so Teil davon sind. Populisten. Populistische. Ich möchte das jetzt mal gar nicht in irgendwie eine Wertung bringen. Okay. Ja? Also wir haben die AfD, Pegida, die NPD oder die CSU. Sag ich ja. Machen wir jetzt den Test nochmal. Den machen wir jetzt mal live. Ja? Genau, ich habe ihn schon gemacht. Ich hatte von 10 Aussagen nur 4 richtig. Ich fand es relativ schwierig. Let's do it. Es stehen immer 3 Antwortmöglichkeiten. Okay. Wir müssen uns das merken, oder? Ich lese euch vor und sag euch, und ob ihr müsst halt. Wir sagen gleich. Nein, ja, wir sagen gleich. Ihr könnt immer gleich sagen, was ihr meint. Okay. Und dann, du gibst uns auch gleich dann die Antwort. Die armen Rentner in Deutschland sitzen ohne Strom in kalten Wohnungen und können sich noch nicht einmal ein Stück Stollen leisten, während der Staat Asylbewerbern voll ausgestattete Unterkünfte zur Verfügung stellt. Gehört diese Aussage zur AfD, zu Pegida oder zur NPD? Ich finde es echt schwierig. Ja? Zutrauen würde ich so allen 3. Ja. Ich glaube zur NPD. Ich würde auch sagen NPD. Nein. Also eine Pegida-Aussage. Ja. Die Armen, da können sie manchmal ein Stück Stollen. Stimmt, Dresdner Christstollen, verdammt, da hätten wir drauf kommen können. Das heißt jetzt übrigens nicht mehr Christstollen, das muss jetzt Winterstollen. Winterstollen heißen. Ja. Die deutsche Politik hat eine Eigenverantwortung, das Überleben des eigenen Volkes, der eigenen Nation sicherzustellen. NPD, AfD oder Pegida? NPD. Ich würde sagen AfD. AfD ist es. Jetzt beschäftigt sich die nächste Aussage mit dem deutschen Charakter. In vielen großstädtischen Ballungszentren nähert sich der Anteil Nichtdeutscher an der Wohnbevölkerung der 50%-Marke. Diese Städte drohen, ihren deutschen Charakter in absehbarer Zeit unwiderruflich zu verlieren. NPD, Pegida oder die CSU? Die CSU, wenn du schon so guckst. Ich guck gar nicht, ich bin neutral. Ich würde sagen Pegida. CSU. Es ist die NPD. Es ist doch die NPD. Aber interessant, dass man es auch der CSU zutraut. Ja. Es wird Deutsch gesprochen. Wer dauerhaft hier leben will, soll dazu angehalten werden, im öffentlichen Raum und in der Familie Deutsch zu sprechen. CSU. Ja. CSU. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Also CSU ist korrekt. Ich habe erst einen richtig. Ja, ich habe zwei jetzt richtig. Ja. Wir sind gegen dieses wahnwitzige Gender-Mainstreaming, auch oft Genderisierung genannt, die nahezu schon zwanghafte politische korrekte Geschlechtsneutralisierung unserer Sprache. CSU, AfD oder Pegida? AfD. Ich würde auch sagen AfD. Es ist aber Pegida. Okay. Naja, für mich ist da auch kein großer Unterschied. Ja. In ganz Deutschland werden von verschiedenen islamischen Gruppen Moscheen gebaut und damit das Bleiberecht für diese Ausländer im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Pegida, NPD oder CSU? NPD. CSU. Es ist die NPD. Dritter richtig, Mann. Das hole ich ja nie mehr auf. Wir müssen von den Migranten Respekt dafür einfordern, dass sie in Deutschland unsere Kultur vorfinden und dass diese die maßgebliche ist. Pegida, CSU oder AfD? Das ist so ein Leitkulturspruch, CSU. Da hätte ich auch gesagt, CSU. Juhu! Ihr habt recht. Da werden vier richtig übrigens. Ja. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt drei richtig. Der könnte hier als Oberinspektor rausgehen. Da werden wir uns sträuben bis zur letzten Patrone und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Zur letzten Patrone? Mhm. Das muss auch CSU sein. Also Aussagemöglichkeit AfD, NPD oder CSU? NPD. Ja, der Punkt ist für mich, das muss eigentlich CSU sein, weil wenn die sagen, uns sträuben, die haben ja, die NPD und die Pegida kann ja viel sagen, wie wollen sie es machen, haben ja keine Regierungsgemacht oder sonst irgendwas. Ja. Also ich sag mal CSU, aber... Es ist die CSU. Haben die was mit bis zur letzten Patrone gesagt, ja. Was ist denn los mit den Jungs? Wenn die Intelligenten mit den dummen, bildungsfernen Kindern zusammenlernen, nutzen sie ihr Potenzial nicht. Das AfD. Volk verdummt. AfD. CSU, NPD, AfD. AfD. Ich hätte auch AfD gesagt. Mhm. Sechs? Hab ich richtig, mein Lieben. Und jetzt kommt die letzte Möglichkeit. Der Weihnachtsmarkt in Berlin heißt nun Wintermarkt. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der Weihnachtsmann verschwinden. Das ist ja eh eine Erfindung von... Pegida, CSU Pegida. Oder AfD? USA. Coca-Cola. Coca-Cola, genau. ja, wenn wir vom Christkind gesprochen hätten, ja. Hätte auch Pegida gesagt. Genau. Pegida ist richtig. Also, Kai, Hut ab. 7 von 10. 7 von 10? Mhm. Bei mir waren es nur 4, glaube ich, oder? Oder 5? Eigentlich eher erschreckend, oder? Ich glaube, es waren 3, ja. Ich würde sagen 4. Fischi, richtig. Naja, ja. Gut. Wurscht. Man kann es ja noch nachhören. 4 von 10 ist so der Standard übrigens. In meiner Gruppierung, in der das in durchgeführt wird. Ja. Okay. Genau. Ich fand es total erschreckend, dass, wie du vorhin auch gesagt hast, Kai, dass ich das denen meistens allen zugetraut hätte. Ja. Ja. Das war so, dass ich mir dachte. Und die das CSU ist ein bisschen ist so wie der Blick nach Osten. Das ist für uns alles gleich. Das Schlimme ist ja, ich kann schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, warum die Pegida bei vielen Leuten zieht. Ja, weil so... natürlich so die Grundangst bei vielen Leuten da ist und natürlich, was der Bauer nicht kennt, da hat er Angst vor so ungefähr, ja, oder das frisst er nicht oder hat er Angst vor und eigentlich muss es die Aufgabe der Politik und auch der Gesellschaft sein, dass man eben die Leute aufklärt und die eben diese Ängste entkräftigt. Ja? Ja. Also das haben wir, glaube ich, die letzte Folge schon drüber gesprochen. Das ist ja ganz normal, dass man Angst hat. Ja, und dass solche Dinge einen erstmal verunsichern. Ja, wenn man. Warum? Ist das normal? Weil das eine Grundangst der Alles Menschen Fremde trifft, ist erstmal was Angst, man nicht Angst kennt. Ablösen. Ja, glaube ich schon auch. Ist einfach so. Ein Drittel der Bevölkerung angeblich Deutschlands findet das absolut verständlich, was Pegida macht, habe ich bei der Süddeutschen gelesen. Ja. Das finde ich das erschreckende. Da kann man die Augen nicht vor verschließen, ja. Frau Merkel hat in ihrer Neujahrsansprache auch Pegida erwähnt. Nicht wörtlich, also nicht namentlich, muss man sagen, sondern gegen die Hetze und ja. Ich fand es ein bisschen lasch. Es wurde sehr hochgejubelt. Ne? Also was ich davor gehört hatte, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Es war ganz oft so, dass irgendwie Frau Merkel zeigt Pegida, wo es lang geht, die AfD spricht dagegen. Das waren jetzt so irgendwie die letzten Schlagzeilen. Okay. Was ich so gesehen habe. Deswegen wollte ich auch wissen, was sie natürlich gesagt hat. Hat das jemand von euch gerade da? Du gerade? Du hast doch gerade das iPad weggelegt. Ja, habe ich ja nicht dran gedacht, dass ich nochmal was Sinnvolles damit tun möchte. Ich habe es leider nicht da. Also es ist tatsächlich, sie sagt irgendwie halt, dass man dieser Hetze irgendwie entgegentreten sollte und nicht zu solchen Versammlungen gehen soll. In Sachen Zuwanderung oder ungewöhnlich scharf kritisierte Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache die Pegida-Demos. In Sachen Zuwanderung stellt die Kanzlerin klar, selbstverständlich nehmen wir Menschen auf, die bei uns Zuflucht suchen. Genau, und irgendwann unten kommt dann... Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen hohn. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass das in die Realpolitik auch einfließt, ja. Irgendwie in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Winterpause haben sie nochmal diese sichere Drittstaatenliste nochmal verlängert. So dass es halt jetzt leichter ist, irgendwie Asylsuchende aus den Balkanstaaten, glaube ich, abzuschieben. Mhm. Also ja, es ist halt irgendwie, ich finde, es gibt schon immer so einen Disconnect zwischen dem, was gesagt wird und dem, was halt gemacht wird. Ja? Ja. Und wenn ich mir dann halt anhöre, dass der bayerische Innenminister gestern oder vorgestern, also irgendwie auch zwischen den Jahren, nochmal gesagt hat, also jetzt müsste doch irgendwie mal das Klare durchgezogen werden hier, das Asylgesetz und Asylanträge schneller abgewehrt und schneller abgeschoben werden, ja. Dann finde ich, steht es schon irgendwie in einem Kontrast zu dem, dass eine Frau Merkel in ihrer Neujahrsansprache sagt, ja, wir sind hier das große offene Land, ja. Bunte und verständnisvolle Land. Ja. Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen, denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte ja sogar Hass in deren Herzen. Ja, ich finde einfach das ganze Thema Pegida, der Holgi hat es während der NSFW Late Night so passend gesagt, hey, wenn ich mit Nazis zusammen marschieren gehe, dann bin ich einfach ein Vollpfosten, ja. Und selbst wenn man sagt, man hat damit nichts zu tun und so weiter, aber man läuft trotzdem mit Nazis gemeinsam. Ja, man hat einfach, halt dann schon was damit zu tun. So, ja. Das ist einfach für mich indiskutabel, ja. Also ja. Kann ich nicht ernst nehmen und aber ich glaube, man muss die Ängste der Leute ernst nehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, nee, das glaube ich eben nicht. Doch, das glaube ich schon. Nein. Nee, aber man kann doch einer Gruppierung wie Pegida einfach nicht so viel Raum geben. Also das sehe ich so. Ja, letztendlich sind es irgendwie 15.000 Dresdner erstmal gewesen. Ja, das ist eh schon albern, dass sowas in Dresden startet. Wie viel Flüchtlinge gibt es in Dresden? Ja, ja. Ja. Dann nennen sie das Montagsdemo, was auch nochmal irgendwie hier, ja, mit dem wir sind das Volk. Volk, ja. Ja, das sind irgendwie lauter so zu Schläge ins Gesicht. Man denkt, das ist so. Das ist Hohn und Spott. Ja, und dann kriegen die plötzlich einen enorme Publicity, ja. Und viele Leute sagen, hey, die sprechen mal das aus, was ich mir schon lange denke. Ja, oder das meine ich ja, also dass die Gruppierung Pegida, dass man die nicht ernst nehmen sollte oder denen nicht so viel Raum einräumen sollte, das sehe ich genauso wie ihr. Nur ich glaube einfach, eben wie du schon sagst, 30% der Bevölkerung kann sich mit den Aussagen, die da postuliert werden, bis zu einem gewissen Grad identifizieren. Das muss man ernst nehmen. Und dann muss man eben, und warum ist das so? Weil eben, wie du da eben schon gesagt hast, da von der Bild-Zeitung oder sonst irgendwelchen Deppen da irgendwelche Falschaussagen in den Raum gestellt werden. Und das muss eben entkräftigt werden, indem man das mit Fakten untermauert und einfach sagt, hey Leute, was ihr da erzählt, ist einfach Bullshit. Ja. Obwohl, was machst du dann bei der Presse mit Pressefreiheit, wenn plötzlich jemand sagt, du darfst ja nicht schreiben? Also eigentlich würde von den Leuten erwarten, dass sie, also jeder Einzelne für sich in der Lage ist, reflektiert über bestimmte Aussagen nachzudenken. Also das wäre mein, also mir ist das klar, dass es nicht so ist. Ja. Ja? Aber bevor ich einfach irgendwo mitmarschiere, wo ich keine Ahnung habe und danach sage, ich weiß doch nicht, dass da Nazis mitlaufen. Also wie heißt es immer, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja. Also nur weil ich schlecht informiert bin, habe ich doch nicht keinen Freibrief für bestimmte Sachen. Ja, finde ich gut. Ist definitiv so, ja. Ich glaube halt, dass sowas eigentlich im ganz Kleinen beginnen muss. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt Herrn X und Frau Y interessiert, ob die Merkel jetzt sagt, macht das nicht, tut es nicht, sondern die Leute müssen das andere, das Fremde kennenlernen, ja? Ja. Und das funktioniert schwierig bestimmt in ländlichen Regionen, wo dieser Kontakt mit anderen Kulturen zum Beispiel nicht häufig da ist. Aber in Großstädten, dass man irgendwie Stadtteilcafés hat, dass man irgendwelche Aktionen auch, also in München weiß ich, gibt es immer wieder auch selbst hier von der Bayern-Kaserne organisiert Nachbarschaftstreffen, ja? Mhm. Ich meine, da gab es ja hier großen Aufschrei, dass die ja alle die Tuberkulose und das Ebola nach München bringen, diese Flüchtlinge. Das war doch schon bei den Masern so. Ja, und anstatt zu zeigen irgendwie, hey, das sind Leute wie... Gegner als erstes. Ja, das sind Leute wie du und ich, ja? Und also ganz ehrlich, ich finde es, wenn man sich überlegt, irgendwie was da für Schicksale einfach dahinter stecken. Ja. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und das auch wenn das natürlich eher so in der Vorweihnachtszeit, weiß ich, dass das SZ-Magazin hatte zum Beispiel einige Kurzabrisse der Flüchtlingshistorie von einigen Leuten und am Schluss wurde aufgefordert, denen einen bestimmten Wunsch zu erfüllen für Weihnachten. Ja, ja. Ja? Irgendwie einen maßgeschneiderten Anzug für einen, der als Anwalt gearbeitet hat. Ja, ja? Ja. Der sagt, ach, einfach sich nochmal so fühlen wie vor seiner Flucht, ja, als er noch ein erfolgreicher Business-Anwalt war. Ja. Oder die anderen, sie sagt, sie ist hochschwanger, ihr Mann ist in einer anderen Flüchtlingsunterkunft, der wird so schnell das Kind nicht sehen, weil sie diese regionale Gebundenheit ja an die Flüchtlingsunterkünfte haben und nicht einfach irgendwie umherziehen dürfen, was ja auch wieder so albern ist. Dass die sagt, sie hätte gern ein Fotoapparat, um ihrem Mann Bilder zu schicken oder sowas. Ja. Ja? Also wirklich kleine Wünsche, ja. Das ging nicht um irgendwas Großes. Und dann liest du dir diese Geschichte durch, was die Leute mitgemacht haben, und denkst dir, wenn das doch die, also wenn man das weiß, dann muss es doch klar sein, dass man solchen Leuten helfen muss. Ja. Dann heißt aber natürlich wieder Pegida, dass natürlich Kriegsflüchtlinge ist was ganz anderes, aber diese Wirtschaftsflüchtlinge, ja, da würden wir eine Unterscheidung machen. Und das fand ich sehr gut an der Demo war, dass ganz klar ist, wenn wir hier von Flüchtlingen sprechen, sprechen wir von allen. Ja? Bei uns oder für uns sind, ich spreche das jetzt mal so, wie das da kam, für uns sind sowohl Kriegsflüchtlinge wie auch Wirtschaftsflüchtlinge willkommen. Ja? Da wird keine Unterscheidung gemacht. Ja. Ja, ich fand es besonders schön eigentlich, dass diese Gegendemo eigentlich hier in München stattgefunden hat. Weil man ja mit München ist ja eigentlich so die konservative Großstadt in Deutschland. Ja, und also, die CSU ist halt eng verzahnt, ja. Und wir wissen jetzt, was für Aussagen daherkommen. Ah, stimmt. Ja, also mal. Ja. Ja, also andererseits muss man schon sagen, es war nicht organisiert von der Stadt. Ja? Das finde ich schon noch so. Ich meine, es ist toll, dass es Leute mobilisiert und dass es Gruppierungen gibt, die sowas schaffen aufzubauen, innerhalb von einer Woche 15.000 Leute auf die Straße zu kriegen, ja. Aber es ist halt eigentlich nichts Offizielles, was ja auch ein Statement wäre, aber erwartet man zu viel wahrscheinlich. Also, gab es schon mal eine Demo von Verwaltungen einberufen? Nein. Ja. Das sind immer Bürgerinitiativen. gibt halt von Parteien. Oder linke was, Parteien. Ja. Aber es waren keine Partei, die sich jetzt oder hier irgendwie. Parteien. Ja, ja, klar, genau. Ja, das ist richtig. Hervorgehoben. Ja. Es gab viele Parteien, waren vertreten. Ja. Ne? Also das war deutlich. Mhm. Die haben große Fahnen geschwenkt. Ja, gut, okay. Das machen die ja bei. Das ist lustig, ja. Die Piraten existieren eigentlich nicht mehr. Das ist vielleicht auch so ein Ding, ja. Nachlesen des Jahres 2014. Ja. Die Piraten sind tot. Aber. Hurra, es leben die Piraten, ne? Auf jeder Demo findet man irgendwie Piratenflaggen. Also die Piratenparteiflaggen. Ja, die sind halt engagiert, diese jungen Leute. Aber warum auch nicht? Also ich meine, denk mir mal, das ist ja, man muss irgendwie Engagement zeigen. Ja. Sollen wir noch über ISIS reden? Ich habe echt langsam genug von diesem Religionsscheiß. Ja, müssen wir nicht unbedingt drüber reden. Lass uns mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Ja, ich finde auch, irgendwie hat man so ein komisches Halbwissen, vielleicht auch ein nicht so gut vertretbares Halbwissen, dass man so rausposaunen sollte. Also vielleicht haben wir da einfach zu wenig Einblicke. ISIS. Ja, nee, okay, dann lassen wir das mit dem islamischen Staat. Also, dass da irgendwelche, dass da Gräueltaten verübt werden, dass das alles krass ist, das steht ja ohne Frage da. Ja, aber ich meine, die USA macht das auch Tag für Tag. Ja, gut. Ja, die steckt also, halt Leuten das an ihren Arsch. Ja, aber das ist ja immer so blöd. Ja, klar. Also ich meine, Gräueltaten nur weil Gräueltaten, das eine das andere, also weil nur weil einer das andere auch macht, macht es das andere nicht weniger schlimm. Nein, ja, das finde ich. Das ist schon richtig, ja. Und die Größenordnung, aber lustig, mit der das nein, aber lustigerweise wird halt mit dem einen Populismus betrieben. Ja. Und das andere wird halt dann so als. Ja, wird von 50% der Amerikanern als absolut legitim hingenommen. Ja, genau. Und gleichzeitig geht man aber gegen Enthauptungen auf die Straße. Ich denke, das gibt's doch nicht. Ja? Vielleicht sollten sie anfangen, auch nur Foltervideos zu zeigen. Ich finde ehrlich gesagt Enthauptung deutlich humaner als Foltern. Naja, das eine ist ja, hat ja Todesfolge, das andere ist körperliche Züchtigung, ja, in Anführungszeichen. Kannst ja. mal, also ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen an Folterfolgen sterben. Ja, ja, ja, das wäre. Ich möchte auch mal behaupten, dass ich, glaube ich, lieber sterbe, als gefoltert werde. Weiß ich auch nicht, ob man so eine Aussage tätigen kann. Also ja? Ich tätige die für mich. Also wenn, ich habe das ja schon erzählt. Aber dass die Würde des Menschen nicht unantastbar ist, da sind wir wieder bei dem. Also unantastbar ist. Unantastbar ist, aber dann in den USA nicht unantastbar ist, sondern das ist, ja, ich glaube, das ist gar keine Frage. Jetzt wird uns bestimmt bald Anti-Amerikanismus vorgeworfen. Ja, und ja, der Feind hört mit, gell? Nein, nicht auf das meine Bestellung. Gehen die Downloadzahlen so hoch. Die NSA ruft sogar ab, das Kanzleramt, ja, hat schon wieder hier, haben sie versucht auszuspionieren. Den Regin-Virus. Den Regin-Virus auf dem USB-Stick einer Mitarbeiterin. Ja. Mein persönliches nicht-politisches Highlight war die Landung der Rosetta-Sonde auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko 67P. Ich habe einen kompletten Arbeitstag mit nichts anderem verbracht. Weil mit sowas kann man gefeuert werden, oder? Ja. Als mir Gedanken darüber zu machen, wie das wohl ist, wenn dieser Lander auf diesem Kometen landet. Ja. Und das war total abgefahren. Ja, das ist in deinen Gedanken. In meinen Gedanken. Wie lang war die Sonde unterwegs? 15 Jahre oder so. So lange? Ja, richtig lang. Das ist halt schon abgefahrener Scheiß, ja. Das finde ich auch schon echt erstaunlich, was da so alles geht, ja. Dass das dann so funktioniert. War das seit 2004 ist die unterwegs. Nur 10 Jahre. War das denn von vornherein so, ich habe mich nicht im Detail so mit beschäftigt, war das von vornherein gezielt gedacht, dass das auf diesem Kometen gelandet wird? Also ab dem Start, ja. Es gab noch mal kurz vor dem Start, musste man die Mission oder den Flugverlauf noch mal ändern. Aha. Weil, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also man hat sich ursprünglich einen anderen Kometen vorgestellt und ist dann irgendwie noch kurzfristig geändert worden. Ich weiß aber den Grund ehrlich gesagt nicht mehr. Und das hat man dann eben schnell ausgerechnet und hat dann gesehen, okay, den nehmen wir und ja, dann fliegt man da 10 Jahre hin, versetzt die Sonde auch noch irgendwie in so einen Hibernation, in so einen Winterschlafmodus. Ja. Aber dann ist bei der Landung ist es umgekippt und deshalb konnte es nicht so lange, weil es keine Batterie praktisch durch Sonnen tanken konnte, konnte es nicht so lange genutzt werden, wie es angedacht war. Gell? Wie im richtigen Leben, ja. Wenn du umkippst. Ist vorbei. Ist vorbei. Ja, ich finde das schon auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich beschäftige mich nicht da so im Detail mit, wie du das jetzt tust, aber ja. Finde ich schon sehr spannend. Ich, Zuge dessen vielleicht ein kleiner Buchtipp, den ich schon jetzt seit 1-2 Folgen anbringen wollte. Das Buch heißt Der Marsianer, also vom Mars. Mhm. Ist so ein Science Fiction, aber Science Fiction in dem Sinne, dass es keine abstrusen Geschichten sind, die da erzählt werden, sondern relativ wissenschaftlich das angegangen wird. Und da geht es um Folgendes, dass eben eine spielt irgendwie, ich glaube, 50 Jahre von heute oder sowas, eine Mars-Expedition stattgefunden hat, also wo Menschen von der Erde Richtung Mars eine Expedition gestartet haben. Und dann kommt es zu Komplikationen bei der Expedition und die Crew muss abbrechen und muss sich retten und muss praktisch wieder zum Mutterschiff. Und es bleibt einer zurück, wo sie dachten, der ist tot. Und hat sich aber herausgestellt, dass er nicht tot ist, aber die sind schon weg. Und er muss dann irgendwie da überleben. Und dann gibt es halt dann mit NASA und so weiter, die planen dann. Und das ist wirklich, er schreibt so sein Tagebuch. Also es ist extrem unterhaltsam, weil das einfach spannend geschrieben ist und er einen extrem lustigen, makabren Humor hat. Also der Charakter. Ja. Der Held praktisch, ja. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Also wer so ein bisschen sich für sowas begeistern kann, eben für Raumfahrt und so weiter und da ein interessantes Buch lesen will, dem würde ich das wärmstens ans Herz legen, ja. Also Jens, dir wird das gefallen. Ja, der Caro wird es nicht, obwohl Caro dünn. Nee, aber ich kann sagen, ich habe irgendwie vor, da war ich wahrscheinlich 12 oder so, ein Jugendbuch meiner Mama gelesen, also altes Buch, Die Herrscherin von Isis. Das hört sich aber auch das so. Das ist so ähnlich. Also das klingt so, das geht halt irgendwie. Weiß das ist ich aber nicht so was wie die Wanderhure, oder? Nein, da geht es darum, ja, wahrscheinlich. Letztendlich geht es irgendwann bestimmt er um Sex. Er hat auch Edi Lorenz geschrieben, ja. Aber da muss man weg von der Erde und versucht, andere Planeten zu bevölkern. Und dann kommt man auf einen Planeten, wo dann aber schon jemand ist. Okay. Weil der halt schon irgendwann davor mal da vergessen wurde. Die Herrscherin von Isis. Ja. Nee, das ist hier anders. Das ist ich stehe einfach nicht so auf Science Fiction. Ja, aber das ist total geil. Der erklärt dann, wie er dann praktisch dann Sachen umbaut von seiner, der hat da so eine Kapsel, in der so eine Raumsonde, in der da, oder wie sagt man denn, so einen Container halt, in dem er sich aufhalten kann mit künstlicher Atmosphäre und so weiter. Und dann beschreibt er, wie er das umbaut und so weiter, ja, und wie er da Sauerstoff erzeugt und dann Wasserstoff spaltet und bla bla bla. Also es ist vielleicht eher was für Leute, die sich für sowas interessieren. Für die technikaffine Leute. Also ich fand das sehr gut. Du meinst, seitenweise kann man überblättern, wenn einen sowas nicht interessiert. Die Caro trinkt heute übrigens zur Feier des Tages kaltes, klares Münchner Leitungswasser. Gesprudelt. Münchner Kraneberger. Münchner Kraneberger Original. Was ganz was Feines. Oktoberfestwasser. Stark Wasser heute. Stark Wasser. Aber ich glaube, die Rosetta-Mission trifft vielleicht auch so ein bisschen die deutsche Euphorie, dass wir Deutschen einen Astronauten im All hatten. Meint ihr nicht, so ein bisschen ist das doch schon so, das war auch so kurze Zeit ein Wir-Gefühl. Findest du nicht? Nee, das sagst du nur, weil du mit Raumfahrt. Weil wir zusammen auf diesem DLR-Tag auf der Tür waren. Nee, gar nicht. Da hat mich das alles noch gar nicht interessiert. Also mich hat es tatsächlich fasziniert, als ich dann angefangen habe, seine Bilder, die er so postet auf Facebook oder die er gepostet hat, anzugucken. Mhm. Und wie sympathisch er ist, dass er immer Wünsche erfüllt hat und von irgendwelchen Städten von oben ein Foto gemacht hat. Ja? Mach doch mal von Wanne Eickel. Nee, nur von Wanne, ein Foto. Nee, Eickel hatte ich erst letzte Woche. Ja, nee, fand ich also tatsächlich, war es ein sympathischer Kerl im Ja, ich fand den auch, der kam im Weltraum, ja. Und ich finde, der hat auch ein bisschen Ähnlichkeit zum Kai. Ja, so vom Haarschnitt, ja. Ja. Zweiten Leben werde ich Raumfahrer. Ja. Nee, im zweiten Leben werde ich Bier brauchen. Wir wollten ja, dass unser Kind Astronautin wird und irgendwann lag sie abends im Bett und gesagt, Mama, ich will keine Astronautin sein. So, ich muss da auch nicht. Ist okay, jetzt will sie Zahnärztin werden. Auch okay. Ja, finde ich beides gut. Verdient sie gut. Und ist nicht so lange auf dem Mond oder sonst wo. Ja. Auf dem Mars. Also Marsianer trifft den Marsianer und bereitet dann immer Wasser zu. Heute klares Marswasser. Mhm. Ja, und dann sind noch drei echte Giganten. Giganten. Würde die Bild-Zeitung jetzt schreiben. Von uns gegangen. Pop-Giganten. Fernsehgiganten. Mhm. Der älteste war Udo Jürgens. 80. Ja. Ja, also ganz ehrlich, ich wusste bis vor zwei Tagen nicht mal, dass Udo Jürgens Österreicher war. Ja, den haben die Deutschen auch so ein bisschen einverleibt. Das ja, machen sie manchmal. Die Heimführung ins Reich, ja. Was mich echt umgehauen hat, ist die Zahl 105 Millionen verkaufte Schallplatten. Das ist schon und davon waren tatsächlich 80 Millionen tatsächlich LPs. Ja. Also, nee, ja, also aus Vinyl. Physisches Medium, ja. Nee, aber also ganz ehrlich, also 105 Millionen, das ist schon ziemlich weit vorne. Also so durchschnittlich hat jeder Deutsche im Schnitt 1,4. Ja, aber überleg dir mal, wenn du mal das so in Perspektive setzt, ich sag mal, so richtig die großen, ich glaube, die Beatles liegen irgendwo bei 600 Millionen verkaufte Tonträger. Weltweit. Und ich sag mal, U2 ist so 180 oder sowas. Also 105 Millionen ist schon, das wo ist liegt eine richtige Ansage. Unter 20. Und Andrea Berg wäre das Interessante, die ist ja irgendwie top seit Jahren. Ja. Helene Fischer ist doch eher. Ja gut, Helene Fischer hat das meistverkaufte Album diesen Jahres mit Abstand. Und es hieß Atemlos. Nee, Farbenspiel heißt das. Aber drauf, erster Hit ist Atemlos. Ne? Atemlos. Oh. Oh Gott. Andrea Berg hat in ihrer Karriere mehr als 10 Millionen Tonträger verkauft. Ja, mehr als 10. Das sind mehr also als 10. Und der hat 105. Krass. Also das ist schon, gib mal einen meistverkaufte Künstler aller Zeiten. Da haben die so, bei der Wikipedia gibt es da so ein Ranking, ja, wo es dann mehr als 50, mehr als 100, mehr als 150, mehr als 200, irgendwie, ich glaube, meistverkaufte Künstler aller Zeiten oder irgendwie sowas. Ja. Also ich finde halt, ich habe keine emotionale Verbindung zu Udo Jürgens. Ich denke mir, ich krass, Udo Jürgens ist gestorben. Das ist so meine Reaktion. Und dann denke ich mir, aber dann so, also tatsächlich kennt man Udo Jürgens. Jeder kennt irgendwie zig Lieder von Udo Jürgens. Also die sind schon so Kulturgut. Definitiv, ja. Das finde ich so krass. Und ich habe immer die Verbindung, dass er jetzt gerade erst 80 geworden ist. Ja, wo noch Helene Fischer ja auch aufgetreten ist, wenn wir wieder bei der Helene sind. Und das war ja sein letzter Auftritt im deutschen Fernsehen bei der Helene. Tja. Ich finde Helene Fischer so furchtbar. Und dann macht ihr gestern, Chibo-Werbung. Ich habe es gestern schon gesagt, ja, ich finde Helene Fischer gar nicht schlimm. Ich auch nicht. Womit ich überhaupt nicht klarkomme, sind die Leute, die Helene Fischer gut finden. Ja, aber auch was für eine große Bandbreite an Menschen Helene Fischer gut findet. Helene Fischer ist die wollen alle nur mit dem Lieblingsschwiegersohn meiner Großmutter zusammen. Ja, das ist genau der. Florian Silbereisen. Ja, was der. Was unser Florian Silbereisen. Was der Jens gerade sagt, ist, glaube ich, das Entscheidende. Warum finden die so viele Leute gut? Die kann mit Sicherheit gut singen, die hat mit Sicherheit eine gute Stimme und ist vielleicht auch eine gute Entertainerin, aber die finden die alle nur gut, weil die halt so gut aussieht. Ja. Also ich finde die auch sehr gut aussehend, ja, aber es gibt sicher auch Leute, die sagen, ist nicht mein Typ Frau, aber wenn die jetzt, zum Beispiel Andrea Berg, ist wahrscheinlich künstlerisch auf einem ähnlichen Niveau, aber die sieht halt nicht so gut aus, ja, und deshalb ist die nicht so. Ja. So populär, der hat es nie so in den Mainstream geschafft. Mhm. Ne? Aber hey, sei ja gegönnt, ist doch gut. Mhm. Hast du die Webseite gefunden? Hab ich. Und wer ist so bei 105 Millionen? Wer tummelt sich da so? Dass die Scorpions? Ja. Oh Gott. Ja, gut, aber die Scorpions sind die erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten, glaube ich. Krass. Ja. Pavarotti. Ja. Mhm. Barry White. Ja, krass, ja. Paul McCartney. Ja, als Solokünstler. Als Solokünstler. Ja. Johnny Holiday. Ja. Depeche Mode? Wisst ihr mal, guck mal, Depeche Mode, der hat so viele Alben verkauft wie Depeche Mode. Kiss, Tina Turner. Ja. Wie Tina Turner. Überleg dir das mal. Olivia Newton-John, Brian Adams, Cher, Lionel Richie, Brian Adams. Hab ich schon. Oh, also in der. George Michael. Sind alle so um die 100 Millionen. Ja. Prince. In der. Julio Iglesias. In der Preisklasse spielt der Udo Jürgens. Nee, der Barbarotti. Der Rod Stewart. Der Rod Stewart. Also, es ist schon, da war ich, ich gleich voll vom Stuhl. Britney Spears? Ja. Als ich das gelesen habe, ja. Also, ja. Verrückt. Und dann musst du dir überlegen, wie, also, dass es ja deutschsprachige Musik ist, ja, und welcher kleine Gruppe an Menschen diese Musik hört. Ja, ja. So. Hört. Da sieht man einfach mal, dass diese Zielgruppe, ja, also der typische Schlagerhörer, würde ich sagen, ist ja eher mal die Zielgruppe 50 plus. Ja. Dass die einfach unglaublich lohnenswert ist zu bespielen. Naja, ich glaub, deswegen ist doch auch Schlager, glaube ich, so populär. Deswegen fährt auch der Carsten so drauf ab. Ich glaube noch nicht mal, dass das immer 50 plus war, sondern in den 50er, 60er Jahren, der, guck mal, der ist ja 80 und stand seit er 20 war auf der Bühne und der war ja schon in den 60er, 70er Jahren erfolgreich. Da war Schlager oder was wir als Schlager verstehen, war ja da der Mainstream. Ja. Das war ja da die Akt, was in den Charts lief. Ja. Ja. Klar kamen dann auch Beatles und internationales Zeug, aber das, was du im Radio gehört hast, Hitparade war Schlager, ja. Ja, klar. Also von daher. Ja, und damals wurden halt auch noch Tonträger verkauft, ja. Ja, das ist ja auch so eine andere Geschichte, ja, dass ja seit Jahren rückläufig ist. Aber dass es dann dieses Jahr irgendwie so zwei Künstler gab, die dann, es war in den USA Taylor Swift, die so extrem viel verkauft hat. Die hat so viel Alben verkauft wie davor seit Jahren keiner mehr. Mhm. Und halt in Deutschland, die Helene Fischer hat irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 1,5 Millionen. Da sieht man mal wieder, Qualität zahlt sich aus. Ist es nicht so ein bisschen diese Sehnen nach einer heilen Welt, wenn man. Nein, ich glaube, es ist wirklich Sehnen nach, ich will mal so ein Popsternchen ficken. Also ich meine, Taylor Swift ist doch auch so. Index. Ja, die finde ich aber auch nicht gut. Du bist wieder auf dem Index mit diesem Podcast. Also. Rated R. Piep. Aber piepen. Guck dir das an. Jetzt geht's. Das ist auch nicht besser. Was ich halt erstaunlich finde, guck mal. iTunes Charts aktuell, was ist auf Platz 1? Atemlos. Zieh dir das mal rein. Ich habe das heute zum ersten Mal gesungen. Hab gleich eins auf den Deckel bekommen. Ja. Nee, aber der Punkt ist. Stell dir mal vor, die Emilia fängt an, das zu singen, das geht ja gar nicht. Nee, aber du musst ja überlegen, die Helene Fischer, die hat die so viel Alben verkauft, obwohl die ja eigentlich nicht im Radio gespielt wird. Die wird ja boykottiert. Das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum dieses scheiß Atemlos auch immer noch so viel verkauft wird. Wie, die wird boykottiert? Die wird nicht wenn du auf Bayern 3 wird die nicht gespielt, auf HR3 wird die nicht gespielt, auf SWR3 wird die nicht gespielt. Die spielen keine Helene Fischer. Warum nicht? Weil die das nicht machen. Kannst weil's, ja dann Bayern 1 hören. Oder wie? Ja, läuft nicht. Oder Radio Arabella. Wenn zum Beispiel bei Bayern 3 Schlager der Woche, ja. Schlager der Woche heißt, glaube ich, spielen die das nicht. Die Chartshow? Ja, spielen die das nicht. Habe ich, okay, noch konsequent. Habe ich nämlich noch hier. Wie, dann sagen die Top 1 der Single Charts, Helene Fischer. Ich meine, ja. Machen wir aber leider nicht. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf. Ciao, schön, mach's gut, halt die Form. Ja. Achte mal drauf. Ich hast du schon mal atemlos im Radio gehört? Nee. Ja, aber ich höre ja auch kein Radio. Ja. Also wenn ich Radio höre, dann kein Musikradio. Ja. Naja. Okay, ja. Mhm. Aber wenn man gerade von Joe Cocker. Genau, von Totenwürfelplatten hat der verkauft. Ja, das ist, jetzt habe ich gerade den Tab zugemacht, aber den haben wir ja hier mit einem Klick wieder auf. Ihr müsst ähnliche Größenordnung liegen wie der Udo Jürgens. Ja, aber Joe Cocker war davor krank, gell? Ja, also das ist, so, gehabt, ja. Das ist so der Raucher halt. Ja. Joe Cocker ist da nicht drin. Ja, gib einfach mal Joe Cocker verkaufte Platten ein. Also ich denke, der wird weniger verkauft haben als der Udo Jürgens. Ja, Joe Cocker, war nie meine Musik. Der ist doch auch so ein Alt-Hippie. Genau. Ist bei Woodstock aufgetreten. Woodstock. Mhm. Da hat er eigentlich seinen Karrierestart gehabt, 69. Na, Kai kennt sich aus. Ja, Musik ist schon so mein Steckenpferd, ja. Aber der Joe Cocker, ja, ich weiß nicht. War halt nie, ist für mich halt nicht so ein toller Künstler. Es war halt ein guter, also war halt ein Sänger, wenn wir den gemacht haben, aber der hat, glaube ich, nie selbst Musik geschrieben oder komponiert. Das finde ich ja dann beim Udo Jürgens wieder schon imposanter, dass der das ja auch alles selbst, sage ich mal, komponiert hat, ja. Ja. Alles? Und, ja, also der hat viel auch für Künstler geschrieben, für andere Künstler und das so weiter. Das Interessante war ja, dass er auch zwischendurch tatsächlich mal so ein bisschen kritische Lieder auch hatte. Ja. Nicht nur Heile Welt, sondern. Ja, und auch viele, es gab doch auch so ein Tribute-Album für Udo Jürgens, wo dann zum Beispiel, wo wieder zum Beispiel Sportfreunde und so weiter, also aktuelle deutsche Popkünstler, okay, so ein Tribute-Album gemacht haben, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und was weiß ich, ich glaube, Jandy Leyland. An Lungenkrebs gestorben, Herr Raucher halt. Ja. Ja, gut, der Joe Cocker, der hat sich alles durch die Lungen gepresst, was bei drei nicht auf dem Baum war, ja. Der hat ja auch Drogen und Alkohol exzessiv gehabt. Ja, eben halt Alt-Hippie, ja. Er öffnete den dritten Tag des Woodstock-Festivals. Ja. Nee, habe ich leider keine Zahlen von Joe Cocker. Aber ist sicherlich ähnlich, ja. Ja, ich würde fast eher sagen, weniger wahrscheinlich. Er hat sogar 1987 mit Klaus Lage zusammengearbeitet. Ja. Das ist dieses Album, das heißt Mitten im Leben, das Tributalbum. Annette Louisiane, Christa Burr, Christina Stürmer, Helene Fischer, Jamie Cullum, José Carreras, Lang Lang, Otto Walkes. Otto Walkes hat ein Tributalbum mitgemacht. Das ist ja geil. Gute Lang Lang. Also ich habe ja neulich nur so ein Tribute-Album von Leonard Cohen mir angeschaut. Deutsche Künstler singen Leonard Cohen nach. Und das war sehr enttäuschend. Okay. War das enttäuschend, weil du dir was Besseres erhofft hattest? Ja, tatsächlich. Dachte ich, es könnte eine coole Idee sein. Ich mag Leonard Cohen und ich mochte einige Künstler, die auch da was beigetragen haben. Okay. Aber es war nicht so der Hit. Ich habe mal immer reingehört, weil ich mir dachte, vielleicht würde ich mir das sogar kaufen. Aber nein, sicher nicht. Ja, aber der für mich eigentlich, was mich persönlich am, was heißt nicht getroffen hat, aber der, wo ich am ehesten gedacht habe, ach, das ist aber echt schade, dass der tot ist, war eigentlich Robin Williams, der tot. Mhm. Ja, Joe Cocker, Udo Jürgens waren ja jetzt ganz kürzlich. Robin Williams war Mitte des Jahres. Das fand ich eigentlich, hat mich in Anführungszeichen, wie gesagt, stärker getroffen, weil ich das wirklich einen tollen Schauspieler fand. Ich fand den extrem unterhaltsam. Ich fand den auch, hast du dann im Nachgang, war ja dann bei YouTube, waren ja zig alte Auftritte von ihm drin und so. Und wenn du dir dann so alte Auftritte von ihm so aus den letzten Jahren oder auch teilweise aus den 80ern so bei Late Night anschaust, ja, das ist so eine geile. Der hat auch einfach Spaß am Leben. Ja, ja, der ist einfach so. Ja, sah aber, zumindest aber, so aus, offensichtlich ja, ja nicht. Offensichtlich aber nicht, ja, aber das war so ein Energiebündel und der hat ja das komplett die ganze Show da gemeutert. Ja, da war ja dann einfach der Talkshow-Host war ja abgemeldet und der hat da so auch so spontan. Also es hatte für mich nie den Eindruck, dass das irgendwie geplant war, ja, sondern der hat das echt so, ja, so ausgestrahlt. Und meiner Meinung nach ein Schauspieler mit einer relativ großen Bandbreite, also von ganz lustigen, total zwischengeknalltem Zeug bis wirklich tiefsinnigen Sachen. Und er hat wirklich so ein paar Filme gemacht, die ich wirklich überragend gut finde. Ich finde den Good Will Hunting, wo er nur eine Nebenrolle hatte, extrem gut. Nö, da hat er keine Nebenrolle. Ja doch, der spielt ja den Psychiater, das ist nur eine Nebenrolle. Die Hauptrolle ist der Matt Damon und der Ben Affleck, ja. Nur eine Nebenrolle. Nein. Doch, der spielt ja den Psychiater, ich kenne den Film in- und auswendig, aber das ist keine Nebenrolle. Der hat mehr Anteil als Ben Affleck. Ja, aber die Hauptrolle hat der Matt Damon. Ja, klar, natürlich. Ja. Also den fand ich überragend, den Club der Toten Dichter irgendwie, das ist nicht so meins. Ja. Den haben sie dir in der Schule wahrscheinlich kaputt gespielt, oder? Ja, haben wir gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir den... Wir haben den in der Schule bestimmt 15 Mal gesehen. Echt? Ich habe den nie in der Schule angeschaut. Ich habe den, glaube ich, seit Jahren nicht mal richtig geguckt. Ich müsste ihm mal wieder eine Chance geben. Das ist ein super Film. Ja. Also, aber es ist noch ein besseres Buch. Captain Mike. Ich finde halt Good Morning Vietnam, finde ich halt einfach überragend. Ja. Das finde ich einfach ein super Film. Ja, und das ist aber auch nochmal so eine komplett anderes Setting, finde ich. Also das ist irgendwie eine gute Verbindung zwischen unterhaltsam und Ernsthaftigkeit. Ich fand ja, als Kind war Mrs. Doubtfire einer meiner Lieblingsfilme. Und jetzt? Immer noch? Nee, natürlich nicht. Ja, also. Jetzt finde ich halt alle Peter Pan Sachen mit Robin Williams gut. Ja. Ganz ehrlich, Hook. Saugeil. Habe ich damals im Kino geguckt. Ja. Den finde ich immer noch super. Ja. Habt ihr Gab und wie er die Welt sah gesehen? Den habe ich auch nicht gesehen. Ich finde halt Jumanji, finde ich noch lustig mit ihm, ja. Der hat mir habe ich auch nie gesehen. Der hat mir gut gefallen. Das ist Jumanji erinnert mich immer so ein bisschen an Nachts im Museum. Also König eigentlich muss Fischer. Es heißen Nachts im Museum. König der Fischer. Kenne ich auch nicht. Toll. Ich finde Zeit des Erwachens unheimlich gut. Und ihr wisst ja, was es da geht? Der spielt er einen Arzt in einer psychiatrischen Anstalt. Der andere Hauptdarsteller ist der Robert De Niro. Und die leiden da unter so einer Schlafkrankheit. Also die Leute schlafen irgendwie ein und wachen nicht mehr auf. Okay. Ich habe es auch schon Jahre nicht mehr gesehen, aber den habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Den würde ich gerne mal wieder schauen. Ja. Mal schlafen. Ja. Aber ist für euch auch so, dass ihr sagt, von den drei, die wir jetzt eben diskutiert haben, dass euch Robin Williams da Anführungszeichen da am meisten gedrückt hat? Ja, obwohl ich glaube, dass man irgendwie eine andere emotionale Verbindung zu einem Schauspieler aufbaut als zu einem Sänger. Ja? Also nee. Also ganz ehrlich. Doch, das glaube ich schon. Hätte Michael Jackson keine Videos gemacht. Weil du hast bestimmt nie ein Udo Jürgens Video gesehen. Ja? Das ist wohl das ist die Frage. Direkt, also Michael Jackson könntest du wahrscheinlich nicht nur als Sänger, sondern ja. Entertainer. Also ich glaube schon, das hat schon was auch mit diesem bestimmte Rollen erleben zu tun. Warum sagst oder du welcher, also was wäre jetzt dein Künstler, wo du dagegen sprechen würdest, ja, welcher Sänger? Jackson, ja, eben, ja. Genau. Dachte ich mir jetzt. Klar, natürlich hat der irgendwie in den letzten 10 Jahren seines Lebens nichts mehr Bahnbrechendes gebracht, aber ja, ja. Die Hoffnung war irgendwie immer noch da, dass da mal vielleicht nochmal so ein... Nochmal ein Fetzer kommt, ja. Ja. Ja, aber da hattest du auch die Verbindung irgendwie, dass das wahrscheinlich so ein bisschen ein Teenager-Star war oder ja, erster Star ja. deines... Bei Udo Jürgens jetzt nicht. Mal bei mir und, vielleicht nee. Schon. Ich hatte eine intensive Schlagerphase. Ja, die hatte ich auch. In meiner intensiv, aber dafür auch schön kurz. Wie als hier so Gildo Horn angesagt war, oder was? Ja. Gildo bei mir war es ein bisschen davor. Ich glaube auch ein bisschen davor. Also Gildo Horn war dann schon eher im Abklingen, ne? Mhm. Da fand ich es eigentlich schon wieder dämlich. Aber da gab es auch so Schlagersahne in der Alabama-Halle. Ja. Ich habe zum Beispiel, also bestimmt, ich würde sagen, ein Viertel bis ein halbes Jahr. Vielleicht rede ich mir das jetzt auch schön und das war ein ganzes Jahr, habe ich, wenn ich aus der Schule kam, RTL-Radio gehört. Aber da liefen halt dann Schlager. Und Oldies. Und Oldies. Du ja, hast klar. jetzt nicht Bayern 1 oder Arabella gehört, wo nein, Schlager lief. Nein, RTL-Radio, ich Schlager schon. Und Oldies. Also ich habe Schlager pur gehabt. Ich kann, glaube ich, zum Glück einige der Udo Jürgens Lieder wirklich mitsingen. Textsicher. Also wirklich. Für deine Verhältnisse. Dass ich mal intensiv Schlager gehört hätte, daheim Radio hören, nie. Nee, der Kai, der war schon immer mehr so ein... Eher so ein Rock Harris. So ein DJ Rock Harris, genau. Nie, aber bitte mit Sahne. Ja klar, kennst du so die Lieder von irgendwelchen Partys und so, aber ich war, wenn es dann Richtung Schlager ging, dann immer eher NDW, halt Kind der 80er, irgendwie 80er Jahre Musik, ja, und da fand ich halt NDW, finde ich auch heute noch gut. In Bayern läuft das aber nicht als Schlager, da ist das total Progressive Rock. Ja. Nee, also NDW finde ich danach wieder viele gute Sachen, ja. Ja, das finde ich auch erst seit der Zettelwirtschaft irgendwie gut. Das ist übrigens, ja, das wo wir unsere Dadaismus-Folge gemacht haben. Das ist so eine schöne Soundcollage. Soundcollage, die war echt gut, ja. Mhm. Ja, so ist das mit den toten Leuten, ja. Ja. Schade. Ja, wir haben bestimmt einige sind jetzt uns nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Ja, ne? Da kann man halt auch nichts Blackie Fuchsberger ist gestorben dieses Jahr, eigentlich auch ein ganz großer. Blackie Fuchsberger, helf mir mal. Ja, der Radio- und Fernsehmoderator Joachim hast Fuchsberger. Hast du doch bestimmt ein Bild vor Augen, also wenn du den ach sehen so, würdest, ja, ja. würdest ja, du ja. wissen. Um ist nicht auch hier der Franz gestorben aus Sissi-Filmen? Mhm. Ja. Wie heißt denn der nochmal? Karl-Heinz Böhm. Karl-Heinz Böhm, genau. Ja. Franzl, wir bekommen ein Kind. Ja, der Blackie Fuchsberger. Den fand ich auch extrem sympathisch. Den habe ich immer gerne in Interviews gesehen und so weiter, ja. Mhm. Hat hier in München die Olympiade komplett gemacht. War der Sprecher. Ah, also okay. Bei der Siegerehrung und so weiter und wenn irgendwelche Ansagen waren, so war. Und jetzt war die Goldmedaille von Blackie. Ja, ich fand den gut. Also den habe ich gerne gemocht, ja. Der Blackie Fuchsberger. Ja, ich denke, damit können wir unseren Jahresrückblick abschließen, oder? Ja. Da wollt ihr nochmal hier voll rein in die Breitseite? Nee, ne? Ein Thema würde ich aber gerne noch mit euch durchgehen, und zwar die Caro. Die hat vor Jahren schon mal erzählt, dass wir eine gute Idee haben. Was aus uns Arbeitslosenpädagogen mal wird. Genau, ja. Pädagogik studiert, keine Berufs... klare Berufsperspektive. Keine klare Berufsperspektive aufgezeigt bekommen. Da mussten sie sich selber was überlegen und haben dann in einer Schnapslaune gesagt, wir machen mal einen Taxidienst, ja, für altgediente Akademiker. Mit Erziehungsberatung. Mit Erziehungsberatung. Und sowas Ähnliches ist jetzt in Stockholm wohl tatsächlich eine in die Realität umgesetzte Marketingaktion der Taxivereinigung gewesen, nämlich eines Taxiunternehmens, die eben Psychotherapeuten und Psychologen in Taxis setzen, um der Winterdepression der Schweden vorzubeugen. Genau. Sind sie euch zuvor gekommen? Mhm, ja. Müssen jetzt auch ein bisschen Konkurrenz irgendwie schon die letzten, Uber machen. Die letzten 8 Jahre nicht geschafft, unsere Erziehungsberatung zu realisieren. Aber ist euch damals nicht aufgefallen, als ihr diese Idee hattet, dass vielleicht Taxifahren und Erziehungsberatung ein bisschen... Das korreliert nicht so wirklich, ja. Ja, also einfach... Ja, wir hatten noch ein Parallelkonzept, und zwar Friseursalon mit Erziehungsberatung. Das wäre wahrscheinlich das sehr viel bessere. Ja. Oder Busfahren mit Erziehungsberatung. Ja, aber du brauchst ja eigentlich schon eher so 1:1 Interaktion. Du brauchst so geschützte so Safe Spaces. Einfacher. Ja, hat sich ja auch nicht realisieren lassen, weil es nicht durchdacht war. Hoffentlich klaut es jetzt keiner. Ja? Dann kannst du dich bei mir beschweren. Okay. Nee, also ich meine, hältst du das für, ist das eine reine Marketingaktion oder? Also ich glaube, das ist viel Marketingaktion. Ich glaube auch, also was steht auch ganz Leute, schön, in, das ist eben setzen. Ein Spiegelartikel gewesen, auf dem jetzt unser Wissen beruht. Es ist auch so, dass die schwedischen Therapeuten sich nicht über zu wenige Patienten beklagen können. Okay. Ja, also die Warteliste ist auch in Schweden sehr lang, um Therapieplatz zu bekommen. Es ist niedrigschwellig. Also das muss man schon sagen, wenn du dich ins Taxi setzt und da ist noch mit einem Psychologe drin. Mhm. Also du ist hast der Psychologe der Fahrer oder ist nee, nee. Das sitzt wohl mit drin. Stell dir vor, dann dreht sich dann so jemand um. Ja. Also vom Beifahrer. Guten Abend. Guten Abend. Machen Sie sich bequem. Legen Sie schon mal hin. Ja. Also ich habe jetzt mal die Pro-Punkte. Ja. Also was ich positiv finde, es sind nur ausgebildete Therapeuten, die für diese einen Monat oder sowas läuft diese Aktion wohl, genommen werden. Man kann wohl bei der Buchung auch sagen, wenn man keinen Therapeuten im Taxi haben möchte. es ist niedrigschwellig, also du musst nicht irgendwo anrufen und explizit nach einem Therapieplatz fragen. Du schaffst es vielleicht mal ein Problem zu formulieren. Das ist sicherlich schon, also das du hast, das ist sicher schon positiv. Und du lernst, hast vielleicht eine positive Erfahrung, die du mal mit einem Therapeuten verknüpfst. Ne? Das würde ich jetzt sagen. Das ist sozusagen jetzt die Argumentation von der anderen Seite heraus. Ich habe jetzt immer mehr an den Taxigast gedacht, der zufälligerweise Psychologen in seinem Taxi vorfindet. Aber du kamst jetzt sozusagen eher von, ich brauche einen Therapeuten, fahre ich mal Taxi. Nee. Aber praktisch, du fährst Taxi, erlebst dort einen Therapeuten, der dir unter Umständen sympathisch ist, der erklärt dir kurz das Konzept, sagt, du hast jetzt Raum, um hier irgendwie Sachen zu klären und du kannst... Reicht dir noch seine Visitenkarte in die Hand und beim nächsten Mal gehst du zu ihm in die Praxis. Ja, es ist ja kein Marketing für die Therapeuten, die brauchen das nicht. Ja? Die haben genug zu tun. Es ist Marketing fürs Unternehmen, die sich absetzen wollen von anderen Unternehmen, weil wo der Markt in Stockholm der Taxiunternehmen sehr eng ist, ja, und sehr hart umkämpft. Aber das spricht doch irgendwie Bände darüber, über die schwedische Gesellschaft, irgendwie, wenn sich ein Taxiunternehmen einen Marketing-Erfolg erhofft, indem es Therapiesitzungen anbietet. Das ist ja jetzt nichts, wo du normalerweise ein Publikum mitziehst, ja. Also, naja, aber du bist in einem skandinavischen Land und das ist für November, Dezember. Ja, ja, genau, das meine ich. Also das Thema. Für die schwedische Gesellschaft, ja. Ja, aber das ist ja einfach so. Also, dass das dunkle Jahreszeiten dunkle Gedanken hervorrufen, so lapidar gesagt. War da bei der Pressemitteilung oder so von dem Taxiunternehmen, wurde da irgendwas erläutert für die Beweggründe, warum die das gemacht haben? Nee, sich abzusetzen, was Innovatives, mal was Verrücktes, Neues. Ja gut, aber warum jetzt Psychologe? Also weil sie glauben, dass da ein Bedarf besteht in der, ja, in der schon, Gesellschaft. Auch in, von dieser Jahreszeit. Und es ist wohl auch schon noch so, dass der, also der Gang zum Therapeuten ist für viele halt noch eine Hemmung. Noch eine Hemmung. Also das wäre in Deutschland hier auch genauso, ja. Das ist jetzt genau der Punkt. So wie du es jetzt erläutert hast, macht es natürlich Sinn, dass du gesagt hast, vielleicht ist es sehr niedrigschwellig, also man ist da vielleicht bereit, dann mal mit einem Psychologen zu reden. Weil ich glaube, jemand, der ernsthaft an der psychologischen Beratung Interesse hat, der würde dann nicht den Weg wählen und würde sagen, ich gehe ins Taxi. Ja? Sondern, niemals. Ja. Das soll, glaube ich, auch nicht, das wäre auch eindeutig der falsche Weg. Also ich hätte auch einige Gegenargumente, also warum ich das Ganze nicht gut finde. Ja? Mhm. Was ist denn, wenn du wenn du den Typen scheiße findest, der da drin sitzt? Ja. Also das ist natürlich auch immer ein Risiko. Du denkst dir, sind alle Therapeuten so? Also die wenigstens... Wirst du versaut irgendwie so ein bisschen. Also wenn man so ein bisschen Therapeuten kennt und diese Konzeption gut verstanden hat, ist es ganz klar, dass du natürlich, der Therapeut muss dir menschlich sympathisch sein. Ja. Du musst den jetzt nicht mögen, aber man muss einen Zugang zueinander haben, ja, damit Arbeit miteinander irgendwie und produktiv ist. Ja? Mal nur mal so, ganz egal in welche Richtung. Deswegen ist es, normalerweise gibt es immer Erstgespräche, da lernt man sich kennen, man schaut, ob irgendwie das funktionieren kann. Und zwar von beiden Seiten aus. Also kann man ja nicht viel erwarten von einer Taxifahrt, ja. Aber eben zu sagen, also man kommt immerhin mal einmal in Kontakt mit einem Therapeuten, was ja auch viele nicht tun, ja. Was natürlich die Länge der Taxifahrt ist sicherlich entscheidend, ja. Es wird auch geschrieben, wenn du einmal irgendwie 500 Meter fährst, da passiert natürlich nicht viel, ja. Wenn du irgendwie jetzt in Hauptverkehrszeit Stachus Richtung Flughafen willst, ja, da hast du dann einiges zu reden. Ja. Und wie ist so, war da in dem Artikel auch irgendwie ein bisschen was dazu geschrieben, wie die Resonanz ist? Mhm. Also, das war eher so eine Ankündigung. So kuriose, guck mal, was die verrückten Schweden wieder machen. Ja. Mhm. Machen. Kann auch was anderes aus Ikea, ja. Kripper. Okay. Ja, also, ja, ich weiß nicht. Ich finde das. In München gibt es ja sowas, also ich empfinde das sehr ähnlich, und zwar den Katzentempel. Das Katzencafé. Das Katzencafé, ja. Ah, genau, Katzencafé heißt es so. Ja, bin ich letztens auch vorbeigelaufen. Ah ja, genau, als wir abends im Hobbit waren, oder? Nee. Doch, da sind wir vorbeigelaufen. Als wir dann in dem Burgerladen waren, da war das doch da auch. Nee. Ja, das ist in der Marke, vielleicht gibt es das mittlerweile auch in der Augustenstraße, aber ich kenne eins in der Türkenstraße. Da verstehe ich gerade. Okay. Also das ist halt, das war halt für mich eine einmalige Sache. Da bin ich halt reingegangen, habe geguckt, ob da irgendwie Katzen rumhängen, weil ich das eigentlich ganz lustig fand, mir zu überlegen, ach, du unterhältst dich mit jemandem zum Kaffee und Kuchen und kannst nebenher irgendwie eine Katze übers Fell streicheln. Aber also als tragfähiges Kaffee-Konzept, so im Sinne von Streichelzoo und Kaffee trinken, das funktioniert irgendwie nicht. Genauso wenig würde für mich auch Taxi fahren und Psychotherapie. Ich finde es total interessant, dass du da so eine Verbindung ziehst. Was? Wellbeing für die Seele als Überschrift, oder wie? Also ja, natürlich. Klar. Katze streicheln und... Na, der Grund, warum, warum so viele Nerds doch Katzen haben, ist doch genau dieser Punkt, ja? Oder vielleicht nicht Nerds, sondern wirklich alleinstehende Menschen. Denkst du an Sheldon, ja? Sheldon hat eine Folge, wo er 20 Katzen hat. Ja. Nein, ich denk jetzt nicht an Sheldon, sondern es ist doch schon, also ich meine, ich denke jetzt an das Internet und schon viele Singles, die ich kenne, die sich halt eine Katze zulegen. Ja, die Zuneigung wollen und deshalb halt sich eine Katze. Ich meine, so eine Katze, die ist einigermaßen pflegeleicht, hat trotzdem noch ihren eigenen Kopf. Auch noch so intelligent, dass es halt, weißt du, es ist halt einfach irgendwie... Wärst du eher für Katze statt für Hund? Nein, aber ein Hund ist halt einfach viel, viel aufwendiger zu halten. Ja. Aber ich würde nie eine Katze kriegen, ja. Ich kann nicht beruhigen, die passt auch gar nicht da durch. Ja, also ich finde, naja, ich würde diese Parallele nicht ziehen, einfach. Was? Echt nicht? Nee, zwischen, also ich meine, da steckt schon nochmal ein qualitativer und auch quantitativer Unterschied da. Also natürlich nicht die Parallele über das Wellbeing, aber die Parallele über so dieses Cross-Selling-Marketing-Aspekt. Ja, ja. Dass man irgendwie zwei Sachen miteinander kombiniert, die eigentlich nicht so... Das ist, das ist wie das, was war das in der Donnersberger Straße? Solarium und Schuhgeschäft. Mhm. Ja? Das hat gut funktioniert, glaube ich. Ja. Das war relativ homogen. Genau. Also Damenschuhgeschäft und Solarium in einem. Und zwar ganz interessante Damenschuhe. Also die waren alle sehr hoch, hochhackig und glitzerig. Mhm. Und unter der Ladentheke haben sie noch so Pole-Dance-Stangen verkauft. Zum Zusammenstecken, damit sie unter die Ladentheke passen. Ja. Also ich finde sowas, ich finde das total amüsant, dass es mal so eine Meldung gibt. Du kannst da auch ganz schön auf die Schnauze fallen. Ich glaube halt, dass du als als Taxifahrer vielleicht generell sowas Therapeutisches hast. Eher wie so ein Analytiker, der sich einfach mal erzählen lässt und noch wenig Stellung bezieht. Wie Barkeeper, ja. Den Leute erzählen dir halt im Taxi in so einem geschützten Raum relativ viel oder abends, nachts allein an der Bar, ja. Da kriegst du die Probleme der Leute erzählt. Mhm. Ja, das ist richtig. Vielleicht ist es sicher gut für den Taxifahrer, dass mal ein kompetenter Therapeut daneben sitzt, der ihm mal irgendwie die Last von den Schultern nimmt, die Probleme der Fahrgäste lösen zu müssen. Ja, das ist definitiv. Aber ganz ehrlich, also wie viele Psychologiestudenten oder fahren Taxi? Ehemalige Psychologiestudenten, fertige Psychologen und sowas fahren Taxi irgendwann, Das Taxifahren, das wird ja auch immer anstrengender und komplexer. Das macht man nicht mehr so als nebenher als Student, glaube ich. Ja, du musst ja die Zulassung und so weiter, ist gar nicht mehr so ohne heutzutage, glaube ich, ja. Außerdem ist das sowieso ein sterbendes Gewerbe. Bist du davon überzeugt? Wegen dem ganzen Thema Carsharing und so weiter. Ja, aber ehrlich. Aber du hast immer noch die Betrunkenen, die Taxi fahren. Ja, müssen, ne? und alte Leute. Also ich glaube, dass viele Taxiunternehmen gerade so auf dem Land davon leben, dass sie alte Leute regelmäßig jede Woche um 10 zum Arzt fahren. Also ich glaube, dass die... Das ist wiederum, glaube ich, ein ziemlich cooler Job. Ja, wenn du halt auch die gleichen Fahrgäste immer hast, dann also vielleicht ich glaube auch, dass auch der typische Carsharer nicht... Taxi durch Carsharing substituiert. In 30 Jahren haben wir dann selbstfahrende Autos. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, also das glaube ich nicht, dass da irgendwie das Carsharing im Taxi-Business das wegnimmt. Aber so wie ich die Taxi-Unternehmen verstehe, haben die da schon Angst vor. Aber meiner Meinung nach unberechtigt. Guck mal, du bist ja jetzt jemand, der Carsharing betreibt oder ihr seid beide. Ja, aber das ist ja ein anderes, was wir betreiben. Ja, aber das ist, ihr seid meiner Meinung nach der ganz typische Fall. Und du bist ja vor diese Strecken nicht mit dem Taxi gefahren, sondern ich halt nie. Gar nicht. Ich bin dreimal in meinem Leben bis jetzt Taxi gefahren. Und einmal davon musste ich sie fast reinprügeln. Was? Ich fahre nicht Taxi. Ich wohne in München. Ich kann in München innerhalb einer Stunde immer nach Hause kommen. Anders. Ja, aber wenn du bei so einem Wetter, ich bin zum Beispiel heute Nacht Taxi gefahren, also da hätte ich nicht irgendwie die halbe, dreiviertel Stunde oder. Ich schon. Ich spare mir da Geld. Dass ich anders besser ausgeben kann. Ja gut, da bin ich eher so. Einmal hatten wir die Wahl, entweder eine Stunde lang nach Hause tingeln. Betrunken, sehr betrunken. Betrunken und es war, glaube ich, kein gutes Wetter. Nee, und es war nachts war um kalt, halb drei. Und es war nachts um halb drei. Oder sieben Minuten Taxi fahren. Und ich musste die Caro echt anflehen und sagen, komm, das machen wir jetzt, ich lade dich ein. Ja, wenn du mich einlädst. Und ich bin bei sowas, bin ich vielleicht echt zu geizig. Okay. Das ist wieder ein Drang, die Sachen zu Ende bringen zu müssen. Warum hast du denn da jetzt so ein Problem mit, dass es jetzt, also prinzipiell Geld für Transport auszugeben? Ja, ich glaube, also das ist so, ich mag öffentliche Verkehrsmittel. Tatsächlich. Nicht ohne Grund haben wir kein Auto, ja. Ich bin in der Meinung, in der Stadt kommt man ohne Auto aus. Das gilt auch für Taxis. Mhm. Ja, prinzipiell gebe ich dir da recht, man kann schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln alles erschlagen, aber jetzt zum Beispiel genau wie... Das ist eine Bequemlichkeitssache auf jeden Fall. Also ich bin auch niemand, der jetzt einfach sagt, mittags um 3 Uhr, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich 20 Minuten, mit dem Taxi brauche ich 10 Minuten, dass ich dann sage, ich fahre jetzt mit dem Taxi. Nee, aber morgens um 3:45 an Neujahrsmorgen mit ein bisschen Alkohol im Blut und draußen irgendwie 20 Zentimeter Neuschnee und minus 5 Grad, dann immer gerne Taxi, ja. Ja, also an mir, bei mir macht es keinen Unterschied, ob ich Carsharing mache oder nicht für die Taxiunternehmen. Mhm. Wenn da allerdings ein Therapeut drin sitzen würde. vielleicht wäre es das. Ja, vielleicht würde mir, ich fände das sehr interessant. Aber es, ich meine, stell dir mal vor, du hast echt keinen Bock auf so einen Therapeuten und dann sitzt da einer drin. Also man muss schon am Anfang, glaube ich, die Wahl haben zu sagen, will ich nicht, steig aus oder so. Ja, aber wie gesagt, was ich an dieser Geschichte am kuriosesten finde, ist wirklich, dass sich das Taxiunternehmen darf durch einen Marketing-Effekt. Schau, sogar Menschen in München dazu. Kaffee. Nein, jetzt reden wir in München darüber. Wenn du das nächste Mal in Stockholm bist, ja, und brauchst ein Taxi, denkst du an das Taxiunternehmen, die Therapeuten drin haben? Ja, aber du weißt doch zum Beispiel, den Namen zum Beispiel weißt du doch gar nicht mehr. Ja. Also, das ist für mich so ein Marketing-Stunt vielleicht. Okay, ein bisschen Publicity, aber nicht was. Aber es ist nicht, naja, gut, ich glaube, für das Katzencafé, guck mal, ein Katzencafé genauso wie ein Taxiunternehmen, das muss ja nachhaltig sein. Das heißt, es scheint ja wirklich eine Zielgruppe für dieses Thema zu geben. Also scheinen da genügend Leute hinzugehen. Taxi-Café gibt es auch schon seit über einem Jahr jetzt. Also es muss ja Katzencafé, nicht Taxi-Café. Taxi-Café wäre auch was, ja. Aber das Katzencafé gibt es seit über einem Jahr, ja. Also es muss ja irgendwie funktionieren. Ja, ja. Und ich glaube, das ist eher, wie die Caro eben sagt, ich würde meinen, dass die meisten Leute, wenn da auf einmal ein Psychologe mit dem Taxi sitzt, dass das die Leute eher abschreckt und sagt, mit dem fahr ich schon zweimal nicht, ja. Oder es ist eher so eine Neugier. So, was sind denn das für Leute? Ja, aber wenn ich, also das wäre ein positiver Effekt. Das ist halt der Punkt jetzt. Also, wie du schon sagst, das ist Skandinavien, Winterdepression und so. Aber jetzt, wenn du das hier in München machen würdest, ich glaube, da würden viele Leute sagen, jetzt mit denen fahre ich nicht. Weil eben da die Aversion gegen Psychologen und Beratung und Behandlung und so weiter da ist, ja. Ja, vielleicht aber polarisiert es einfach und letztendlich mittelt sich das ganz gut raus. Menschen wie ich fahren plötzlich Taxi. Skeptiker, Therapieskeptiker fahren nicht mehr Taxi. Vielleicht sind es auch Gäste, die man nicht mehr als Fahrgast haben möchte. Vielleicht löst man irgendwelche doppelten Probleme. Ja, Pegida-Demonstranten. Ja. Die gehen garantiert nicht zum Therapeuten. Therapeuten. Ja, sonst würden sie auch nicht mehr gegen Pegida demonstrieren. Die laufen lieber mit Nazis. Nicht mehr Pegida. Ja. Habt ihr denn Wünsche oder Ausblicke für kommendes Jahr? Von Kai weiß ich schon. Sometimes when I'm sad. I stop being sad and I'm awesome instead. Fand ich einen sehr schönen, also der Spruch ist ja altbekannt von Barney, aber ich finde, und natürlich in der Art, wie er da geschrieben ist, ein bisschen überzogen, aber ich finde das eigentlich ein sehr schönes Motto, dass man einfach sagt, wenn es einem schlecht geht, dann hört man auf, dass es einem schlecht geht und man ist stattdessen irgendwie gut gelaunt. Ja, also mal ins Wortwörtliche. Nicht, dass ich in 2014 schlecht gelaunt gewesen wäre. Ich bin ja generell selten schlecht gelaunt, aber. Ich bin ja miese Peter. Ja, ich eben gar nicht. Ja. Mir muss schon echt richtig irgendwie was passiert sein, dass ich schlechte Laune habe. Das passiert mir selten, ja. Aber nö, das ist weiterhin gute Laune behalten und sich gut gehen lassen in 2015. Sonst konkretes Ziel irgendwie. Dieses Jahr ist gar nicht so, gar kein Großereignis, gell? So sportmäßig. Ist keine WM, ist kein Olympia, ist. Irgendwie gar nichts dieses Jahr. Das ist ja gerade noch 4-Schanzen-Tournee. Tour de France wird auch wieder sein, okay, aber eine so. Woche ganz gechillt schlafen. Aber sonst ist so großereignismäßig in 2015? 3 Wochen Tour de France, Caro. Ja, schau. Wüsste ich gar nichts, ja? Komm ich noch nicht auf Kappe. Ich lebe, also rein emotional und auch kognitiv bin ich ja noch im letzten Jahr. Also, das ist okay, am 1.1. darfst du es sagen. Also was ich gerne in 2015 wieder mehr machen würde, ich würde gerne nochmal ein paar mehr Konzerte sehen. Oh ja, das ist ein guter Vorsatz. Ich war dieses Jahr, glaube ich, bei überhaupt keinem Konzert, oder? Nicht bei einem einzigen. Ich bin gerade überlegen. Doch, also so bei so ein paar Open-Air-Veranstaltungen. Ja, also, aber war ich jetzt bewusst? Ist da alles nicht zählt? Ich glaube... Es müssen dedizierte Karten für ein Konzert sein. Kann ich mir jetzt auch vertun, aber ich glaube, ich war bei keinem dezidierten und dedizierten, so heißt es. Das ist egal. Ja. Ich glaube, sind beide Begriffe falsch. Okay. Nee, aber das habe ich gesagt, das würde ich gerne wieder mehr machen, weil mir das schon viel Freude bringt. Ja. Ich möchte gerne im Stammtisch mehr Fremdwörter-Dropping machen. No? Oder ist euer Ziel? Du wirst einen Schritt weiter in Richtung Grumpy Old Man gehen. Richtig. Hm. Außerdem will ich im nächsten Jahr nicht meinen Körper wieder so schinden wie dieses Jahr. Ja, also wie schön. 2014. Das musst du überlegen. Ich hab, 2014 habe ich mir gebrochen meinen Ellbogen. Dann habe ich mir mein Außenband gerissen. Also angerissen. Lähmung. Und eine Faciales-Lähmung gehabt. Eine was? Ja, hier meine Gesichtslähmung hatte ich doch. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist ganz lustig. Sieht man immer noch. Verdrängt, ja. Ich denke immer, ich sage mal Team Kai, aber dann sage ich dem gar nicht. Ja, 2015 sollte ein bisschen gesünder und runder laufen als 2014. Ich will mal wieder Gast im Stammtisch werden. Sehr gut. Aber es ist jetzt super, die Folge muss ich jetzt gar nicht selber hören. Doch, klar, die hört man trotzdem immer nochmal. Nee, ich werde die nicht nochmal. Du schneidest sie ja auch noch. Ja, gut, du hast sie dann eh schon ein paar Mal gehört. Ja. Ich glaube, ich höre mich lieber nicht an. Wieso? Ich möchte es nicht. Naja, das ist ja dir selbst überlassen. Es war auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Ja, aber was sind denn deine Vorsätze, Caro, für 2015, außer mehr Gast sein im Stammtisch? Ist natürlich immer herzlich willkommen. Ja, tatsächlich soll es einfach mal ein bisschen runterlaufen. Okay. Ja, das hätte ich gerne. Weniger Chaos. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit, so wenigstens noch jetzt für 5 Monate oder so. Ja, so ein bisschen. Ich möchte mal gerne auf ein Konzert gehen. Ja, da können wir dann machen. Nehmen wir uns doch vor, wir gehen zusammen auf ein Konzert. Ja, Blumentopf und Texter. Nee, danke. Dann lieber, wir haben schon lieber Karten, Schlager. Wir haben schon Karten für Kraftklub, ja. Da habe ich mich so irgendwie durchgerungen. Ich weiß zwar nicht. Wir können ja alle mal auf ein Helene Fischer-Konzert gehen. Weil die sind alle jahrelang ausverkauft. Ich würde gerne Depeche Mode dieses Jahr sehen. Schon wieder, oder wie? Ich habe sie noch nie live gesehen. So. Ja, ich würde sagen, bevor das jetzt hier total ausfranst, sagen wir noch ein frohes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer. A good nice. A good noise, genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich denke, wir werden versuchen, relativ zeitnah noch diesen Monat wieder was zu machen. Im Januar auf jeden Fall. Ja. Gut, servus. Ciao. Tschüss.